sehr abstrakt. Kritik, wie geht das? Kritik überhaupt? Lohnt sich das? Lohnt sich einmal ein kleines Studium der Logik dessen, wie moderne, mündige Bürger, moderne, hochaufgeschossene Politiker, Wissenschaftler einwenden gegen Konkurrenten, gegen die Weltenläufe, zusammenschustern? Lohnt es sich, das pure Wie zu prüfen, nachdem da verfahren wird? Und dann, dass man sich in einer ganz eigenartigen Konsequenz so langsam hat gewöhnen müssen. Es gibt ein anerkanntes Verfahren von Kritik, und das mündet immerzu in Verbesserungsvorschläge. Kritik einwenden etwas gegen das, was andere tun und lassen, hat ja noch ein bisschen den Gehalt von Gegnerschaft, meint man. Und das geflügelste Wort in dem gesamten Bereich von Kritik, wenn in der Wissenschaft oder in der Politik kritisiert oder gegenkritisiert zurückgewiesen wird, lautet einfach: konstruktiv müsste es sein. Ausgerechnet die negative Stellung zu irgendeiner Sache, zum Benehmen anderer Leute, ausgerechnet diese negative Stellung namens Kritik soll, wie wenn es natürlich wäre, immerzu münden in das Allerpositivste, nämlich die Unterstützung dessen, was man kritisiert, die Beförderung der Sache, an der man anfangs herum meckert. Das ist die eine Seite, die heute besprochen werden soll. Was geht da vor, wenn Kritik immer nur der Auftakt zur Mitwirkung ist? Mit was für einem Typus von theoretischem Handwerk hat man es da zu tun? Die zweite Seite, die besprochen werden soll, ist die, die im Thema angekündigt ist. Wie geht sie denn nun, die Kritik? Wie wird sie denn eine? Oder noch anders ausgedrückt, wie bleibt denn eine kritische Stellung zu einer Sache wirklich eine kritische Stellung und löst sich nicht in Wohlgefallen und in ein allgemeines Verbesserungsvorschlagswesen auf? Die Parteinahme für das eine oder andere, so viel kann man gleich schon sagen, kann nicht nach dem billigen Muster gehen: ach, ich mache lieber das. Ich kritisiere lieber radikal und alles in Grund und Boden. Und der andere sagt: na, ich mache es lieber vorsichtig und helfe den anderen dabei, dass sie ihre Fehler verbessern. Es wird schon immer etwas mit der Sache, die Gegenstand der Kritik ist, zu tun haben, was herauskommt, ebenso wie es etwas zu tun haben muss mit den gedanklichen Leistungen, die ein Kritiker vollführt. Fangen wir mal ganz elementar an und merken uns fürs restliche Leben heute Abend die Banalität, dass Kritik erst einmal immer nur dort, aber immer auch dort anfängt, laut wird, wo einer unzufrieden mit etwas ist. Man macht Erfahrungen der verschiedensten Art mit anderen Leuten, mit Gegenständen des Bedürfnisses, Mit natürlichen Umständen, Wetter, macht gar nichts drüber sagen. Mit gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen welche das Sagen haben, andere die Panzer, die Dritten keinen Arbeitsplatz. Und dann fängt das Kritisieren an. Insofern erstmal, in dieser Banalität als Ausgangspunkt, ist Kritik allgegenwärtig. Das mit all, bitte ich, richtig zu verstehen. Ja, auch in Litauen und Russland. In China selbst. Überall, wo sich halbwegs mit einem Verstand versehene Typen tummeln, gibt es Kritik. Sie ist allgegenwärtig und zeugt schlicht davon, dass mit dem Gebrauch des Verstandes noch jedes Individuum sich einen Genuss nicht nehmen lässt. Den Genuss, wenn es schon sonst nichts zu melden hat auf der Welt, wenn es ohnehin sonst auch noch was zu melden hat auf der Welt, umso mehr, den Genuss, sich zumindest theoretisch zum Richter aufzuschwingen, über die kleinen und großen Affären, die ihm zustoßen, über andere Leute, über große Ideen und sonst noch, was es alles gibt. Hinz und Kunz, Papst und Präsident. Jeder ist gewohnt, alles zu prüfen, und zwar nach seinen Maßstäben. Alle rechten sie über die Bedeutung des Kondoms, der Arbeitszeit, der Freizeit, über die Weltraumfahrt, klar, über alles. Alle Lumpen, genauso wie alle sittlich intakten Zeitgenossen, sind offenbar zu einem in der Lage, ständig einen Vergleich anzustellen zwischen ihren Bedürfnissen, ihren Erwartungen, ihren Interessen, vielleicht auch etwas hochgestochen ihren Ideen, was sie sich schon alles so im Laufe der Zeit zurechtgelegt haben über Sein und Sollen in der Welt. Auf der einen Seite und dem, was der Rest der Welt dafür hergibt. Elementarform des Kritiks heißt also erst einmal nur einen Vergleich aufmachen zwischen meinem Interesse, Bedürfnis, zwischen meiner Hoffnung, Erwartung und was es sonst so noch alles für subjektive Befindlichkeiten gibt. Kann man jetzt als Kurzformel, kann aber alles sein, kann die hochgestochenste Idee sein, wie das banalste Bedürfnis nach guter Bratwurst. Zwischen meinen Interessen und dem, was gibt der Rest der Welt als Material dieses Interesses ab, ist die erste Bestimmung jeglicher Kritik am Wirtshaustisch, im Parlament, in der Universität und sonst wo. Das Zweite ist, genau genommen, ist natürlich das noch keine Kritik. Diesen Vergleich anstellen, das wird zur Kritik erst dadurch, dass nicht die persönliche Willkür, nicht der eigene Maßstab betont wird, hervorgehoben wird, sondern dass das, was einem in dem Vergleich aufstößt, als Einwand gegen die Sache, gegen das Material meines Interesses formuliert wird. Ich drücke es nochmal anders aus. So sehr das Motiv, das Movens, das Treibende bei Kritik, der Grund aller Kritik, eine enttäuschte Erwartung, ein verletztes Interesse ist. So wenig wollen sich Kritiker aller Stände, aller Länder damit bescheiden, dass sie einfach ein Protokoll so nach guter Gong-Manier oder Hör-zu-Manier ausfüllen, wo auf der einen Seite steht, was ich mag, auf der anderen, was ich nicht mag. Klar, dieser Vergleich findet statt, ist in jeder Kritik präsent, aber Kritik maßt sich etwas Weitergehendes an. Immer geht sie dazu über zu sagen, und dass der Vergleich zwischen meinen Bedürfnissen und dem Rest der Welt nicht aufgeht, ist eine Schande für den Rest der Welt und nicht für mich. Also ein bisschen Anspruchsdenken ist immer bei Kritik da, und zwar der Gestalt, dass man sagt, ich habe an etwas, gegen etwas, diesen und jenen Einwand. Wer das Protokoll ausfüllen mag, das machen ja sogar Gelehrte in der FATS-Beilage, das machen die Schlagermenschen im Gong, das was ich mag, was ich nicht mag. Wer das hinschreibt, versteht sich nicht als Kritiker, und auch die Leser missverstehen ihn nicht als solchen. Man weiß, dass das Ausfüllen dieses Fragebogens nur ein Protokoll über den eigenen Charakter, über die eigene Persönlichkeit, über die Neigungen, die man so entwickelt hat im Laufe des Lebens, ist und sonst gar nichts. Wenn das Kritik wäre, dann bliebe sie allemal untergeordnet. Unter den Haupt- und Generalzweck, dass sich hier ein Subjekt selbst darstellt. Der Welt zeigt, so geht's mir. Heiße Musik gefällt mir, cooler Jazz nicht. Ein Kritiker würde sagen, der coole Jazz ist viel zu cool oder irgend sowas. Bloße Selbstdarstellung, bloßer Vergleich zwischen eigenen Anliegen und äußerlichem Material will Kritik nie sein. Immer will sie zur Form des Urteilens übergehen. Kritik fängt da an, wo die Beschwerde nicht mehr heißt, mir schmeckt das nicht. Ich finde keinen Gefallen daran. Sondern wo der Übergang dazu vollzogen ist, zu sagen, die Sache taugt nichts. Die Beurteilung eines ungenügenden Materials, eines mir zuwiderhandelnden Volks, eines mir nicht entgegenkommenden Objekts meiner Bedürfnisse. Die Beurteilung macht erst aus dem allgegenwärtigen Vergleichswesen eine Kritik. Die Beurteilung von was Objektivem in dem ganz einfachen Sinn von etwas, was getrennt von mir vorliegt und was ich daraufhin besichtige, was es für mich taugt. Die Beurteilung wird erst zum Ausweis, quasi der Berechtigung dafür, dass sich einer beschwert. Irgendetwas über das Objekt zu vermelden, was an ihm faul ist, das ist quasi die Bedingung dafür, dass eine Beschwerde auch sitzt oder Kritik genannt zu werden verdient. Es hört sich ganz einfach an. Ich weiß nicht, wie viele Leute auf der Welt es überhaupt wissen oder für korrekt befinden. Es ist sau wichtig. Es zeigt nämlich, wie schwer Kritik ist. Man braucht sich gar nicht zu wundern, dass das Handwerk des Kritisierens so wenig beherrscht wird. Es ist ein Fehler, in den beiden Seiten dessen, was Kritik ist, allemal auf der Lauer. Nämlich die Absicht und die Durchführung stehen ein bisschen auf Kriegsfuß miteinander. Die Absicht heißt, dass ich die Welt an mir messe, dass ich eine Vorstellung, ein Bedürfnis, ein Interesse habe. Und das soll ja der Maßstab oder der Grund für Kritik sein. Das Zweite ist, dass es zur Kritik nur wird, wenn ich über die mir widerstrebende, mir sperrige Welt ein Urteil abliefere. Wo nicht das Zweite dem Ersten überhaupt Recht gibt, wird Kritik zum allgemeinen Genörgel, zur Selbstdarstellung von Subjekten, die meinen, sie wären nicht gelitten oder sie könnten was nicht leiden, und damit ist es rum. Da wird es zu Formen des psychologischen Unwesens, da wird es zu Formen der öffentlichen Selbstdarstellung, insbesondere im Kunstgewerbe, aber auch in der Politik. Aber eine Kritik wird so nie draus. Erstes Kapitel in der Besichtigung des Fehlers. Wie er im zeitgenössischen Kritisieren auftritt. Das Vergleichswesen. Ich vergleiche mich mit dem Material und sage, das gefällt mir aber nicht. Das passt nicht zusammen. Die erste Stellung kommt ja tatsächlich als Kritik vor. Sie geht ja als Kritik durch. Das Festhalten an der Seite, es geht um mein Interesse, wenn ich mich zu beschweren anfange. Also nicht mein Interesse und jetzt beurteile ich die Welt. Es geht um mein Interesse. Das Festhalten an sich als zumindest theoretischer Herr der Welt ist zu nennen, man ernennt sein praktisches Gefühl zur kritischen Instanz. Jedermann vertraut. Eine Art der Auseinandersetzung mit den Umständen, unter denen man seine Pflicht- und Kürprogramme so abwickelt, die eigentlich noch nicht in die Kritik gehört, aber immerzu als Kritik passiert, durchgeht. Die Elementarform des Vergleichens, in dem gar nicht erst die Anstrengung unternommen wird, zum Urteil überzugehen. Die Rede ist von der Banalität, etwas als angenehm oder unangenehm zu empfinden. Das Wetter, die Atmosphäre auf einer Vernissage oder auf einer politischen Veranstaltung. Ein Mädchen gar, einen Mann. Die Übung, wer würde die nicht immer zumachen? Man ist sich, so stolz ist der Mensch offenbar, man ist sich Maßstab. Aber man hat noch keinen in Anschlag gebracht und hat auch noch nicht das Beurteilen angefangen. Es ist klar zu merken, dass das der Auftakt von Kritik ist oder die meist verbreitete Art zu kritisieren und doch noch keine Kritik zu sein beansprucht, vielleicht aber auch doch. Es ist genau das Schwebeverfahren zwischen will ich nur vergleichen und meine Beschwerde loswerden oder meiner Freude Ausdruck geben oder will ich schon auch ein Urteil fällen. Wir haben es hier mit einem Übergang, der logisch und psychologisch parallel verläuft. Soll sich jeder prüfen, welches Argument hier angesprochen ist. Ist immer, wenn einer sagt, die gefällt mir nicht, nur gemeint, mir gefällt die nicht. Oder will man schon eigentlich gesagt haben, naja, dieser alte Ziebtopf. Es findet ein regelrechtes Spiel mit dem Schwebeverfahren statt. Es ist eine Technik der Begutachtung, die aber noch keine Beurteilung ist, aber sich schon als Begutachtung versteht. Gedacht und gesagt wird dabei eigentlich allein etwas über das Verhältnis. In dem Beispielsfall Unangemessenheit. Es ist also vor der Hand noch nicht entschieden, ob die Unangemessenheit von mir kommt oder vom Objekt meiner Begierde. Andererseits, spielen wir es mal durch. Gibt es, dass man sagt, mir gefällt die nicht oder das schmeckt mir nicht? Und mein tatsächlich, so ein schönes Madler und ich habe so einen schlechten Geschmack. Sehr selten der Übergang. Es ist schon der Anspruch am Werk, der die Schuld der Unangemessenheit zwischen meinem Anliegen und dem Material meines Bedürfnisses aufs Objekt schiebt, immer präsent. Mir soll alles gemäß sein, so jetzt betrachten wir uns die Welt. Verschiedene Befunde dieser Art zeugen davon, dass ich nenne es mal die Korrektheit, dass ich überhaupt, dass was dran ist an dem Befund, dass er irgendwas bedeuten soll oder will, allein vom Inhalt abhängt, dem man ein Urteil gibt über die Sache, mit der man sein Bedürfnis vergleicht. Ja klar, zwei Stück laufen an derselben vorbei, zwei Stück gehen auf dieselbe Vernissage, der eine findet es nett, der andere nicht. Das ist eigentlich die beste Methode, sich den Widerspruch klar zu machen, den man sich einfängt, wenn man sich immer an die Technik des praktischen Gefühls hält. Spätestens, wenn der eine sagt, nett, und der andere, geh mal heim, ist ja die Entscheidung fällig, die Frage nach einem Inwiefern, nach einem Warum mit sich bringt. Und wenn dann begründet wird, warum einem die nicht gefällt oder warum es heute nicht lustig ist, dann ist auch für jeden selbstverständlich, dass jetzt nicht gefragt ist, ich finde die nicht nett, weil mir ist schlecht, sondern da muss in dem Weilsatz ein Befund über das Objekt kommen. Die Form des praktischen unmittelbaren Gefühls, das ständig vergleichend am Werk ist, leistet nichts. Sie drückt sich ja gerade noch in dem Schwebezustand vor der Aussage, vor der Beurteilung des als mangelhaft gerügten Objekts. Es muss ein Inhalt her. Die Berufung auf mir geht's einfach so, ich empfinde das so, oder Neuhochdeutsch, ich finde, die ist haltlos. Nicht, dass man das nicht tun sollte, das kann eh niemand lassen. Diese Elementarform, wie eingangs gesagt, gehört zum Gebrauch des Verstandes allemal dazu, wenn sich ein denkendes Individuum an den Vergleich und seinen Anliegen und dem Rest der Welt als tauglich oder untauglich dafür zu schaffen macht. Da gibt es keine Moralisierung und keine Geh- und Verbote. Das ist die Elementarform, so bewegt sich allemal ein jeder. Ob er darin verhaftet bleibt und sein ganzes Leben immerzu bloß mit Ich-Finde-Sätzen durch die Gegend stupst, das ist die Frage. Ob er meint, er hätte sein Pensum an Kritik schon erfüllt, wenn er immer in dieser Form urteilt. Jeder weiß es. Die Kriterien, die da einer für sein Wohlfühlen auf der besagten Vernissage aufmacht, und der andere, die sind alle das Werk von Erfahrungen, von Vorstellungen, von Gedanken über, was gut und schlecht ist, was sich gehört. Das sind alles ein bisschen Qualitätsurteile, die man sich anderswo schon besorgt hat. Wie gesagt, eigentlich gehört das noch gar nicht in den Bereich, wo man ehrlich von Kritik reden kann. Es muss aber gesagt werden. Es wäre alles locker zu vernachlässigen. Diese kleinen, ich sag's mal, Betätigungen der individuellen Eitelkeit, die ja für sich auch folgenlos bleiben können und sind, wenn nicht Schindluder damit getrieben wäre und sie als Kritik ausgegeben würden. Ein Beispiel, es hat sich eingebürgert, dass leibhaftige Menschen, so ab dem 16. Lebensjahr, jetzt vielleicht schon wieder früher, zu dem Satz, zu dem Urteil fähig sind, ich finde das irgendwie bescheuert. Das kann ein Auto sein, eine Vorlesung, eine Veranstaltung, kann auch ein Kondom sein. Alles. Die erste Seite ist, mehr als den Vergleich des praktischen Gefühls vornehmen, tut dieser Mensch nicht. Und dennoch drückt er es, diese Besichtigung des Verhältnisses, diese Entdeckung, hier ist etwas unangemessen im Vergleich zwischen mir und einer Sache, drückt er es als Urteil über die Sache aus. Drittens drückt er dieses Urteil nicht mit einem bestimmten Inhalt aus, sondern flüchtet sich gerade in das Urteil irgendwie. Hiermit habe ich ein Sprachdenkmal zu erklären versucht. Das Sprachdenkmal nennt sich irgendwie. Es gehört nicht bloß zu dem beiläufigen Geschwätz, zum Jargon einer verrohten Jugend. Nein, es ist auch salonfähig, wenn Moderatoren, Politiker, Sportler oder sonst was kritisch moderieren. Da kommen tatsächlich diese Typen von Befunden. Aber irgendwie haben sie doch heute schlecht gespielt. Ja, wieso denn irgendwie? Haben sie den Ball getroffen oder nicht? Nein, irgendwie. Und so oft er drauf, ja, wir waren nicht motiviert. Erster Fall, wo geschwindelt wird, wo weiter noch nichts am Werk ist, als der Elementarvergleich des praktischen Gefühls und der Befund keinen anderen Inhalt hat, als das Verhältnis stimmt nicht zwischen mir und dem Zeug. Wo aber zweitens dann doch die Form des Urteils, die pure Form des Urteils gewählt wird und der bestimmte Inhalt, den jedermann erwartet, in das Wörtchen irgendwie gelegt wird. Zweites Beispiel aus einer ganz anderen Sphäre, vor einer Woche im Bundesparlament. Anlass, Feierstunde wegen der Judenvernichtung. Und der Bundestagspräsident Jenninger hat eine Rede gehalten und hinterher hat man am Radio gehört, ein Skandal. Natürlich sofort alle Geräte eingeschaltet, was war denn, was hat er denn verkehrt gemacht? Und sofort. Könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht? Ich habe die Sache verfolgt, bin auch daheim von den Mädchen gefragt worden, was hat er denn jetzt gesagt? Was war denn? Hast du, was war denn? Ich konnte keine Antwort geben, weil in den Nachrichten und in den Magazinen, die gekommen sind, nur behauptet wurde, er hätte sich vergriffen. Es war 3 Stunden lang die Nation in tiefem Zweifel darüber, was er denn jetzt Verkehrtes verbrochen haben soll. Erst gegen Abend ist es langsam losgegangen, sind die ersten Urteile gekommen. Also ist der Befund, der hat eine unangemessene Rede für den Anlass, für den Gegenstand Judenvernichtung, 50 Jahre, Reichskristallnacht, also der Anfang vom Ende und so Zeug, für diesen Anlass unangemessene Rede. Das war klar. Worin die Unangemessenheit der Rede besteht, ist ewig nicht rausgekommen. Dann abends, irgendwann haben sie sich dazu durchgerungen, irgendwann heißt hier zwischen 7 und 11. Da sind dann so Sachen vorgekommen wie ein Literaturprofessor oder Rhetorikprofessor aus Tübingen, der Walter Jens, der immer so macht, der hat gesagt, ja, ja, das war eine große Schwierigkeit, die der Herr Philipp Jenninger da zu bewältigen hatte. Er hat nämlich den rhetorischen Trick der Rollenprosa gewählt, und wenn man das nicht gescheit kann, dann geht's schief. Ich weiß nicht, wie viele Deutsche über diese Auskunft, ach so, das war der Fehler der Rede, nun gesagt haben, sie wüssten es, geht in Ordnung, stimmt, Rollenprosa, da muss mindestens einer vom Schlage Walter Jens daherkommen. Das kann ja jeder Philipp. Aber es war nun einmal ein Urteil gefällt. Das Urteil hat jetzt gelautet, also an dieser Stelle, ich komme gleich zu den anderen, hat gelautet, unangemessen, weil der Redner dem rhetorischen Kunstwerk, das er bieten wollte, nicht gewachsen war. Jetzt fragt sich doch jeder, aber das ist doch nicht unangemessen, da kriegt er halt einen Fünfer in Rhetorik, aber deswegen brauchen doch die Bundestagsabgeordneten hier mit Händen vor den Augen, halb weinend, schluchzend aus dem Parlamentssaal. Da sollen sie sich freuen, sollen sagen, das hätte ich besser gekonnt und schon ist die Sache rum. Es war ja dann auch noch was anderes. Nach 3 Stunden Nichtbefund, ist ja auch der Befund gekommen, ja, angesichts des Datums, des Anlasses, wir feiern reumütig 50 Jahre Kristallnacht. Wir bekennen uns, wir zerreißen unsere Hemden symbolisch, wir bekennen uns schuldig und sagen, sowas soll jetzt so schnell nicht wieder vorkommen und so weiter. Das war alles klar. Hat er offenbar das Vergehen gemacht, dass er die damalige Haltung der Deutschen, des Volkes, der Mitmacher, des Fußvolkes, der Zuschauer bei den Fensterzerschlagereien und bei den Abführungen der Juden im Dritten Reich und so weiter, dass er die Haltung geschildert hat, wiedergegeben hat. Das war das Ding mit der Rollenprosa von Walter Jens. Er hat also rhetorische Fragen gestellt. Haben wir nicht alle so gedacht oder haben nicht viele so gedacht? Na ja, der Hitler wird schon richten und so weiter. Er hat sich quasi in die Einstellung damaliger Mitmacher hinein versetzt und hat die referiert. Jetzt wollte niemand derer, die gesagt haben, die Rede war missglückt, sagen, Philipp Jenninger hat gesagt, die Deutschen haben gut daran getan, damals so zu denken. Nein, was ganz anderes ist als Urteil über die Rede. Das darf man nicht, weil das sieht so aus, wie wenn er die Haltung der Deutschen von damals billigt, in dem Sinn von verständlich findet. Die Absicht war jedermann bekannt. Die Absicht war, naja, der will zeigen, wo es hinführt. Wie konnte es dazu kommen, die Frage aufgewärmt, die alte, wie es hinführt, wenn ein Volk so sich zu einem bösen Führer stellt und nichts dagegen unternimmt, dass die Juden kaputt gemacht werden. Das war die Absicht von Jenninger und die war nicht missverstanden. Und jetzt ist folgender Befund über die Rede ergangen. Eine solche Absicht, so durchgeführt, das kann missverstanden werden. Also war die Rede unangemessen dem Anlass, dem Auftrag, der Funktion gegenüber, die sie hatte, die ich auch ihr als Erwartung zugeschrieben habe. So, jetzt war es raus. Wir sind bei einer Unterhaltung über Kritik. Was ist jetzt der Befund über die Rede? Es bleibt nichts anderes übrig als meinem Bedürfnis, was für eine Rede muss zu diesem Anlass, zu dieser Stunde im deutschen Parlament 50 Jahre Reichskristallnacht, mit welchem Pathos, mit welchem Stil vorgetragen sein? Mir hat das, was der gesagt hat, nicht entsprochen. Es ist nicht gesagt worden, er hat verkehrt geurteilt über die Sache. Es ist nicht gesagt worden, das ist einer, der macht die Juden nicht. Nein, das Gegenteil. Philipp Jenninger ist ein sehr integrer Mann und neulich war er in Jerusalem und die haben den alle furchtbar hochgeschätzt. Nein, nichts, nichts gegen den Mann, nichts gegen seine Rede, bloß so eine Rede, das geht nicht. Es ist also bei allen Urteilen, ich mag sie jetzt nicht alle durchkauen, ist beim Übergang zum Inhalt jedes Mal, ich nenne es mal höflich, der Fehler begangen worden, immer doch keinen inhaltlichen Einwand gegen die Rede vorzubringen, sondern immer so einen inhaltlichen Einwand zu formulieren, der nichts anderes ausdrückt als das Grundprinzip des Messens, des Vergleichens, unangemessen. Wenn ihr die alten Zeitungen noch habt, wer sich damit befasst hat, mit dem TH der letzten Wochen, kann es nachprüfen. Es sind nur pseudo-inhaltliche Einwände gegen die Rede formuliert worden. Es ist die Technik, die ansonsten der Oppositionsführer Vogel beherrscht. Der fängt nicht jeden zweiten Satz mit "Ich finde" an, sondern der fängt jeden Satz mit "Ich finde es unerträglich" an. Der sagt auch nicht, die Schwarzen machen Folgendes verkehrt, die versaubeuteln uns unseren Staat. Klar, solche Urteile kommen alle noch irgendwann noch dazu. Welcher Art soll auch noch Thema sein heute. Nur, erst einmal beharrt dieser Mann auf der serenenmäßigen, heultonartigen Bekräftigung des puren Faktums der Unangemessenheit. Ich finde es unerträglich. Wenn hinterher ein substanzielles Urteil über etwas Verachtetes, über etwas Abgelehntes kommt, dann gilt nur das Urteil und das Vordere ist ganz überflüssig. Ich kann auch jeden Satz, jeden Befund in einem Vortrag, in einem Gespräch immer einleiten mit "Ich halte dafür das, ceterum censeo". Ich kann aber auch sagen, wenn die Urteile Befunde sind, die Kritik beinhalten, immerzu "Ich finde es unerträglich, es ist im Kopf nicht auszuhalten" und das, und ja, dann muss ja noch irgendwas kommen. Genau diese Technik, die ist am Werk, wenn immerzu anstelle von Kritik, anstelle der Befunde, lauter Aussagen gemacht werden, die die Gemütsbetroffenheit des Kritikers unterstreichen und betonen. Ist ein Verfahren, das wird bis zur Verrücktheit entwickelt. Es ist das abstrakte Prinzip von Kritik. Den Vergleich als Gemachten vorführen. Ja, ich habe verglichen, Unangemessenheit. Das zu Protokoll zu geben, statt einfach über den Laden, den man nicht mag, über die Dinge, die einem missfallen, so zu reden, dass man die Gründe des Missfallens an ihnen festmacht. Immerzu, der nächste Typus, sind die Leute betroffen, wenn sie kritisieren. Auch das ist wieder was Logisches und Psychologisches in einem. Keine Kritik. Es mag ja sein, was sagt denn das Wort betroffen? Dass irgendetwas passiert, der Vater fällt tot um, die Kinder gucken und sind betroffen. Ja, warum soll es das nicht geben? Im Krieg wird es das öfters gegeben haben. Es gibt es ja jetzt auch immerzu. Nur, fast möchte ich einmal aus meinem Bildungsgut mal wieder zitieren, der Schiller, der hat mal erzählt, spricht die Seele, so spricht auch die Seele nicht mehr. Was hat uns der große Dichter da erzählt? Ja, wenn ich das Reden und Urteilen anfange, dann verlasse ich das pure Verharren, das mich vernarren in einen Gemütszustand. Da mache ich doch den Übergang zur Beurteilung der Sache, vielleicht auch wegen des Gemütszustandes. Dann spricht halt die Seele nicht mehr. Wenn es babbeln losgeht, dann soll da wegen der Verstand ans Werk gehen. Ob das der Hitler ganz so gut gemeint hat, ne? Lassen wir das beiseite. Der hat nämlich gesagt, ach, so spricht die Seele nicht mehr. Der gute Dichter hat natürlich wieder gemeint, man müsste reden können und es müsste ein einziger Gemütsbrei bleiben können. Jetzt zurechtgestellt, dieser Befund, gemerkt hat er was. moderne Individuen, freie mündige Bürger, nicht ums Verrecken wollen die das merken. Sie gehen wegen des Hofes oder des Gartens, der da renoviert werden soll, Bayerische Staatskanzlei oder sowas, wegen Atombomben, wegen Waldsterben, wegen lauter so Zeug, gehen sie los, holen den Kinderwagen aus der Garage und ziehen dann los und das Ganze nennt sich Protest und sie kritisieren da was. Und was sagen sie, wenn sie was sagen? Wir sind betroffen. Manche gehen schon hin mit dem Argument, dass sie nicht einfach welche wären, die da einen Einwand vorzubringen hätten, sondern dass sie leibhaftige Betroffene sind. Das ist der Typus Kritik, der geht so. Was machen wir heute? Linke oder Grüne oder alternative Menschen und so fort. Ja, die sagen, was machen wir heute? Ja, das mit Rheinhausen, die Arbeitslosen, die Zahl ist schon wieder gestiegen. Dagegen protestieren wir jetzt, dagegen sagen wir was. Und was sagen sie? Na, da muss zuerst einmal ein echter Arbeitsloser her. Als ob die Kritik dadurch korrekt wird, Schärfe bekommt, vielleicht sogar Wirkung bekommt. Wenn einer sich vorn hinstellt und argumentiert zum Beweis und mit seiner Betroffenheit, dann argumentiert er auch über gar nichts in Bezug auf das Objekt, das ihm nicht passt. Da sagt er nicht, die Saubeutel haben mich entlassen. Ich weiß warum. Entweder sie mögen mein Gesicht nicht, oder sie haben ihren Profit ohne mich leichter gemacht, oder irgendwas. Also es gibt ja noch Urteile, die da fällig sind, die man auch erwartet. Nein, anstelle der Anklage gegen das kritisierte Objekt, kommt die Klage über sich selber als Opfer, und das ist quasi ein in Deutschland ortsübliches Argument. Betroffen. Also, aufpassen. Ja, so wenig die Betätigung des praktischen Gefühls eigentlich in eine Abhandlung über Kritik gehört, weil es eben was anderes ist. So berechtigt ist es andererseits, darüber mal was zu sagen, insofern nämlich als diese Tour des praktischen Gefühls heute als passable Art und Weise des Kritisierens bei jedem Stoff, bei allen Gegenständen gilt. Deswegen hier mal ein paar Worte drüber. Der zweite Punkt beim Kritisieren wird beim nächsten Typus so eingelöst, der zweite Punkt heißt Urteilen, der erste Punkt heißt Vergleichen. Die zweite Hälfte des Kritisierens wird so eingelöst, dass man einen Maßstab vorbringt, der dann die Kritik zustande kommen lässt. Das ist ja schon bei den Beispielen. Im ersten Typus praktisches Gefühl, Schindluder damit getrieben, als wäre es Kritik vorgekommen. Diese Muster funktionieren ja nur, weil keiner bei so einer Vorstellung, sagen wir mal, vor seinem Standardarbeitslosen auf Jammer-Teach-In gegen die Entlassungen, dass keiner mit der Frage rechnet, was passt dir denn nicht, guter Mann? Sag doch mal was über die Sache, der du, ja ich drück's mal nach den Gesetzen der Moralität aus, der du die Schuld daran gibst, dass zwischen deinen Anliegen und ihr kein harmonisches Verhältnis, sondern Ungenügen ist. Das erledigen heutige Menschen ganz einfach. Sie entnehmen einfach als Zeugen von solcher, ich finde, irgendwie Kritik, entnehmen sie einfach, ganz einfach den Maßstab, der da zu Wort kommen will. Einen wird er schon haben. In unserem Fall mit dem Arbeitslosen und so weiter oder bei der Umwelt. Naja, da ist halt der Maßstab, der Mensch meint, das wäre ein großer Schaden, dass man entlassen ist, verdient nichts und so fort. Man hört ihn raus, den Maßstab, verlangt aber jetzt nicht, kannst du jetzt das kritisieren, was den Grund abgibt für diesen Schaden. Für das Motiv, dass du überhaupt dich zu Wort meldest. Nein, das beleidigte Subjekt wird sehr schnell akzeptiert, weil man ja sagt, naja, ist ja klar, deswegen sagt es. Und es gilt so gut wie ein vollzogenes Urteil. Man merkt einfach, als was sich die Leute empören. Also als Naturfreunde, Umweltschützer, als Friedensfreunde im Unterschied zu Kriegstreibern, als halt mit irgendeinem als. Kommt man also ganz gut durch. Gewöhnlich versucht ein Kritiker nicht ganz beim praktischen Gefühl und seiner Betätigung stehen zu bleiben, sondern er möchte ein wenig solider wirken und schreit nicht nur, das ist landläufige Übung, war meine Behauptung, betroffen, betroffen, sondern ich als. Er gibt den Maßstab an, nachdem er und weswegen er sich zu beschweren, zu kritisieren anfängt. Mit dem als unterstreicht er, dass er einen Grund fürs Kritisieren hat. Ich als Arbeitsloser. Kann auch sagen, ich als Mensch mit Gesundheitsschäden und dann Waldsterben machen und so weiter. Und keiner nimmt es gewöhnlich für den Ausdruck der Beschränktheit des Kritikers. Vielleicht muss ich darüber noch ein bisschen ausführlicher was sagen. Kritik durchgeführt mit der Betonung des Interesses, von dem sie sich ableitet. Das Interesse kann auch gleich als Recht vorgetragen werden. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Unsere Krimi-Autoren, übrigens, das passiert alle 14 Tage in Deutschland. Unsere Krimi-Autoren machen mal wieder eine Serie Schwarzwaldklinik oder so. Und dann raschelt's im Blätterwald, es schreiben. Der Ärzteverband, die Gewerkschaft der Polizei, die Amtskirche und alle jaulen laut auf. Was ist da passiert? Da ist in der Schwarzwaldklinik ein Arzt vorgekommen, da ist ein Polizist vorgekommen und ein Pfarrer. Jetzt gibt es drei, die sich als das, als der Stand derer, als die Gattung derer zu Wort melden, die in diesem Film vorgekommen sind und offensichtlich, sagt da jeder, verunglimpft wurden. Also, wenn ein Polizist in einem Fernsehstück einen Übergriff macht, meldet sich sofort die Gewerkschaft der Polizei oder sonst wer zu Wort und sagt, hier wird aber der Polizist schlechthin in einem negativen Licht gezeigt. So geht's nicht. Zeigt ihr wohl gute Polizisten? Der erste Verband desgleichen. Ja, was Sie da machen, das untergräbt ja das ganze Vertrauen in den Ärztestand. Und so fort. Was ist da los? Ein Typus Kritik, der zur Demokratie gehört. Immer meldet sich jemand als wer zu Wort. Und man merkt auch dem, was er dann sagt. In meinem Fall Kritik an einer Fernsehproduktion. An dem, was er dann sagt, dass jemand anders so leicht gar nicht drauf kommen könnte. Also vergleicht's mal. Man sieht seinen Scheiß an und dann kommt raus, dass der Polizist gestohlen hat. Der Arzt ist fremdgegangen mit der eigenen Krankenschwester und so fort. Ja und? Dann sagt man, ja, ja. Nein, der Ärzteverband, der sagt nicht, naja. Der sagt, man soll kein negatives Bild von ihm zeichnen. Das als erste Abteilung heißt, man tritt als ein anerkannter Stand, als ein anerkannter Beruf kann das nur sein. Auch das tut schon. Vielleicht aber auch als Vertreter eines anerkannten Titels in der Gesellschaft auf. Als ob dadurch die Kritik der Partikularität des Standpunkts ledig würde. Und nicht die Partikularität des Standpunkts bekräftigt. Ich bin beim zweiten Typus Kritik, und zwar beim zweiten Typus schlechte Unkritik als Kritik. Es geht so. Man sagt, ich weiß, was ich als Kritiker meiner Aussage, meiner Beschwerde schuldig bin. Fällig ist ein Urteil über das, was ich nicht mag, was mir nicht entspricht. Es kann dieser blöde Film sein, es kann das sein, was die in Bonn machen und so fort. Und jetzt sage ich aber nicht, das Urteil über das, was die anderen, die ich kritisiere, getan haben oder tun, und kritisiere es eben, sondern ich betone, als was ich mit meiner Beschwerde nur wegen meines Als im Recht bin. Die Logik ist sehr wichtig, weil sie in so einfach locker durchgehenden Typen der Kritik, Land auf, Land ab, immer zu präsent sind. Es sind alle Typen der Kritik, die Un heißen. Da wird was verbrochen, was gemacht, kommt einer und sagt, es ist unsozial. Was er tut, ist nur, dass er sagt, ich stelle mich als Subjekt meiner Kritik vor, ich bin einer der Sozialen, habt ihr schon lange nicht mehr gesehen. Unsozial. Machen die in Bonn am nächsten Tag was anderes, kommt todsicher ein Kritiker, übrigens bei allem, das ist undemokratisch. Wie heißt denn das universelle Als? Ich als Demokrat. Diese Kritik wird manchmal so bescheuert, dass man die Leute fragen möchte, na was ist denn? Wenn es demokratisch beschlossen ist, dann gefällt da alles oder wie? Ist ein Argument, muss man sich auch merken. Ist immer wieder dasselbe Witz, die stellen Raketen auf und dann sagen die anderen, das ist undemokratisch. Die Anrufung des Verfassungsgerichts, wegen Waggersdorf und so fort. Immer dasselbe Verfahren. Ich stelle mich nicht als einer hin, der einen Einwand hat, sondern ich sage das Kriterium meines Urteils. Und bei der Auswahl des Kriteriums achte ich, das ist quasi die moralische Notwendigkeit, dass das Kriterium nicht als Partikulares daherkommt, sondern die Partikularität schon eine allgemein anerkannte ist. Was ist das für eine Kritik? Ihren Fehler zeigt sich spätestens dann, wenn die Anrufung der ordentlichen demokratischen Gerichte besagt, die Sache geht in Ordnung, demokratisch, das Verfahren, also ist jetzt dieser Einwand gegen die Sache, sei es Wiederaufbereitungsanlage oder Atomraketen, ist jetzt der Einwand auch hinfällig. Denn er hat ja nicht in mehr bestanden als in diesem hochtreu erklärten als undemokratisch zu sagen zu etwas, ist auch kein Befund über die Sache, sondern ein negativer Befund, der über diese Sache, sagen wir mal Atomraketen oder diese Atomfabrik da hinten, nur dann zustande kommt, wenn einer ganz dick Wert drauf legt, als Demokrat und als sonst nichts Beschwerde führen zu wollen. Die Spekulation ist da allemal auf ein gebilligtes Anliegen berechnet. Es ist ein Verfahren des Einvernahme der Kritik, die man loslässt. Einvernahme anderer Leute haben will. Und deswegen auf das objektive Urteil über eine Sache Verzicht tut. Was wird denn gegenüber dem platten Einsatz des praktischen Gefühls eigentlich gewonnen, wenn so verfahren wird? Derselbe Mangel, das bloße Verhältnis zwischen meinem Interesse und dem Rest der Welt, es geht sich was nicht auf. Dasselbe Mangel erhält einen Inhalt. Und der bekräftigt nichts als das Verhältnis der Unangemessenheit, das ich feststelle, nur jetzt dieses Verhältnis der Unangemessenheit unter der Bedingung, dass man es als Demokrat, als sozialgesinnter Mensch und so weiter sieht. Es ist, als ob die Partikularität ein besseres Urteil zustande bringt, wenn es andere auch noch übernehmen oder übernehmen können, das alles. Vielleicht soll ich gleich einen Vorgriff machen auf die größten Bomber in dieser Hinsicht. Die Geschichte mit der Umwelt. Was ist das Argument, die Umwelt? Wer tritt da an? Da tritt vielleicht der geschädigte Mensch an. Das ist so unwidersprechlich, dieses alles. Das weiß doch jeder, dass es blöd ist, wenn man die Natur, dieses Lebensmittel zum Schnaufen, zu allem Möglichen und so weiter, wenn man das kaputt macht. Das ist voll schädlich für den Menschen. Da ist der Mensch der Verursacher, der Mensch der Betroffene, das Betroffenheitsargument ist da enorm wichtig, das kann man sogar noch aufweisen, da kann man so sagen, nicht ich protestiere, sondern ich protestiere jetzt als Anwalt der Zukunft Ja, wer ist denn das? Gibt's noch gar nicht und die wollen schon gesehen haben. Die können auch sagen, Zukunft, das mache ich jetzt ganz konkret, dieses alles. Ich mache das als Anwalt unserer Kinder und Kindeskinder. Gibt's auch noch nicht, aber man kann schon ein Als aus ihnen drehen. Also es sind dies Berechtigungsausweise moralischer Art. Zurück zur Logik dieser falschen Kritik. Es wird natürlich nicht besser, das Kritisieren, wenn man seinen Ausgangspunkt vergleicht zwischen meinem Anliegen, unpassende Welt, dafür, wenn man diesen Ausgangspunkt quasi in ein Argument verwandelt. Wenn man so tut, als wäre das verletzte Interesse auch schon das beste Kriterium für ein Urteil über die böse Welt. Spätestens dann ist es zu merken, dass da ein logischer Schnitzer höchster Güteklasse vorliegt. Wenn Leute mit rein fiktiven Titeln antreten, oder sag's mal nicht in der verrückten Form fiktiven Titeln, mit Titeln, von denen noch jedes Kind merkt, dass sie in der Welt nun einmal kein Recht sind. Also machen wir es mal einfach. Es gibt in dieser Republik unter Intellektuellen im Radio, im Fernsehen, also immerzu, gibt Stellungnahmen des folgenden Typs. Ein Fußballspiel, Samstagnachmittags, wie viele? Die Fans waren dort, sind wieder daheim, haben ihren Rausch, aus. Die Kommentatoren unterhalten die Fans mit einem Bericht vom Fußballspiel. Heißt das Urteil nur, schaut euch hin, schaut euch an. Der trifft den Ball nicht, der haut ihn oben drüber. Heißt der Bericht vielleicht, hier können wir Ihnen einmal eine Aufklärung, gerade mit der Zeitlupe, über die Physik des Fußballsports. Ja, wenn der sich nicht über den Ball legt, na, dann ist ja klar, dass er in die Wolken fliegt. Auch das nicht so wichtig. Nein, was wichtig ist, zum Beispiel zu sagen, das war aber keine Werbung für die Bundesliga, dieses Spiel. Das ist keine Werbung für den deutschen Fußball. Warum kommt so ein Unsinn zustande? Warum kann die Menschheit darauf nicht verzichten? Ja, weil sie auf das alles nicht verzichten sein kann. Das Interesse heißt, deutscher Fußball hat guter Fußball zu sein. Ja, wer es hat, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Aber jetzt macht er Propaganda, und zwar Kritik aus dieser Propaganda. Er sagt, er hätte ein berechtigtes Anliegen oder sein Interesse an einer großen deutschen Fußballkultur. Das wäre hier verletzt worden und jetzt spielt er sich kritisch auf. Dabei hat er nur sein banales Nationalisteninteresse in ein Kriterium verwandelt, mit dem er noch die dümmsten Urteile drechseln kann. Sag's mal an einen ernsteren Stoff, dasselbe. Es gibt Leute, da werden, sagen wir mal, AKWs gebaut und Jäger 90 bestellt. Es wird veröffentlicht und so fort. Und jetzt kommen Leute, die haben was dagegen. Bloß wie? Die sagen, das ist zu teuer. Da möchte man immer gleich fragen, ja, ihr guten Leute, zu welchem Preis steht ihr denn den Krempel nehmen? Die Hälfte, okay, ausgemacht. Die Preisform an einer Stelle angewandt. Als wäre das Ganze als eines Bürgers, dem solche Dinge hingestellt werden, oder die anderen fliegen dann über den Friedhof weg oder über den Mittagsschlaf weg, dann fliegen sie noch auf Russland. Ob das ganze Zeug, ob dieses ganze, der eigentliche Zweck der Sache, das in ihr liegende Allgemeine, ganz wurscht wäre, weil was ganz anderes wichtig ist, nämlich das Interesse eines Bürgers, wie wird denn es Geld zum Fenster rausgeworfen? Er stellt sich glatt auf den Standpunkt des, wie gibt man Geld aus, wenn man in Bonn wäre. Er wechselt quasi ideell den Verein. Er ist kein Bürger mehr. Er begibt sich ideell in die Führungsspitze als einer, der den Staatshaushalt verwaltet. Natürlich bleibt er daheim auf seinen Arsch sitzen, aber er tut so, als wäre er kurzfristig mal. Dann sagt er, beim Geld ausgeben gehört sich feig spart. Und jetzt sagt er, und das ist mein Urteil, die AKWs kommen uns zu teuer. Beim zweiten, der Jäger 90 ist eine Fehlanschaffung viel zu teuer. Die Preisform, die ist ja für sich schon hier übermäßig gut, weil sie immer so tut, als wäre Qualität und Preis einer Sache etwas, was miteinander zu tun hat. Das mag ich aber jetzt nicht erklären, warum das nicht stimmt, das steht bei Marx. Die Preisform meine ich jetzt in ihrer übertragenen und universellen Anwendung. Es ist immer die Tour, ich als sparsamer Bürger, ich als sparsamer Pseudostaatsmann, ringe mich zu folgenden, und das ist aber jetzt vernichtendem Urteil durch. Da merkt man, was die Logik des Verschiebens eines Interesses hin seine Ernennung, seine Verwandlung zu einem theoretischen Kriterium des Beurteilens für Unsinn in den Köpfen anrichtet. Ein Politiker, was kann man denn gegen den sagen, heute als Demokrat? Sagt einer einmal 10 Sätze, Politiker, das ist der Berufsstand, der hat folgende Karriere, folgende Notwendigkeiten, hat er folgende Freiheiten, hat er innerhalb dieser Notwendigkeiten. So können sich Politiker ihrem Begriff nach unterscheiden. Vom Staat her ist Folgendes vorgegeben. An den Staat anpassen müssen sie sich, damit sie welcher werden, und als Gewordene machen sie dann den Staat immer perfekter oder immer so und so weiter. Aufgabenbereich, das Tun, Grund und Zweck angeben, keine Sau macht's. Aber andere Urteile über Politiker, da gibt's genug. Denkt an das Straußbegräbnis und solche Sachen. Da gibt es zum Beispiel so Sachen, ein Politiker ist mit der Bruchrechnung auf Kriegsfuß oder kann nicht recht schreiben, wird kein großer Geist und würde mir lispeln. Was soll denn das? Das alles, das sich hier geltend macht, ist vielleicht unausgesprochen, aber es ist doch kaum überhörbar. Es ist doch kein Kriterium der Politik selber, das doch in Anschlag gebracht wird. Hier redet doch einer, der sein Alles in Folgendem gefunden hat. Ich als Bürger möchte durch ganz kluge Geister bedient werden, wenn ich mich schon von ihnen beherrschen lasse. Die müssen glauben. Und erklärten Typs. Das soll Kritik sein. Dann ist Kritik ja ein Zeug, dass man sein verletztes Interesse immerzu in einer ganz indirekten Weise vorbringt. Man sagt ja gar nicht sein Interesse, sondern man bekräftigt einen unabhängig von der eigenen Beschädigung oder Unbefriedigtheit schon in Kraft befindlichen Standpunkt. Man schließt sich doch bloß was Sittlichen schon Existenten an, wenn man als deutscher Fußballnarr, als der Glaubwürdigkeit verlangt, ich will dir glauben dürfen können. Ja, was macht man denn da? Ein Standpunkt, den es schon gibt, und den trägt man als Vorurteil an alles heran. Die Stärke dieser Kritik liegt darin, dass sie offenbar überzeugend wirkt. Die ist so Usus geworden, das ist aber dann schon die ganze Stärke. Weil uns das nichts angeht, sage ich gleich, wo die Schwäche ist. Genau genommen ist die Härte des Fehlers, ein Interesse, das man mal hat, in ein Kriterium zu übersetzen, einen Standpunkt anzugehen, von dem, also das eigene Als zu suchen, als dass man redet. Ein Kriterium anzugeben und zu sagen, so, jetzt kann doch aber wirklich jetzt keiner mehr was über meine Kritik sagen. Keine Kritik, sondern die Rechtfertigung des eigenen Antretens zur Kritik. Das ist nämlich die wahrhaftige Schwäche. Das wird zur Stärke des Kritisierten und seiner Anwälte. Wer sagt, die AKWs sind zu teuer? Der kriegt doch sofort von den Anwälten der AKWs die Antwort, die sind nicht zu teuer. Ja, da lässt sich gut streiten, vor allen Dingen, weil der Streit gar nicht über Argument und über das Recht haben, kleingeschrieben Recht haben, vonstatten geht, sondern weil es über das großgeschriebene Recht sich entscheidet, ob die Dinger jetzt hingestellt werden oder nicht. Mit solchen Titeln, mit solchen beliebten und zur Zustimmung heischenden und findenden Alsen, machen sich doch demokratische Kritiker zum Blödel derer, die dieselbe als schon in ihrer Zuständigkeit haben. Das ist einfach das Grundgesetz dieses falschen Typs von Kritisierens, wo Moralität da immer Heuchelei. Es ist ein unfreies Meinen und nicht freie Meinung, wenn bei uns kritisiert wird. Die entgegengesetzten Entgegensetzung von Interesse und Objekt der Kritik wird quasi aufgegeben in solchen Techniken. Man löst den Gegensatz auf, weil man vereinnahmen will beim Kritisieren. Das Interesse, das sich da als Verletztes immerhin noch aufgeschwungen hat, mal was dagegen zu vermelden, relativiert sich ja durch sein Als gleich grundsätzlich. Es will sich ja nur nach Maßgabe eines bereits anerkannten Anspruchs durchsetzen, ja, und den kriegt es dann serviert. Nur soweit, wie er im Recht ist, sagt ein demokratischer Kritiker, will er auch Recht kriegen. Er wird als Vertreter eines von ihm selber erfundenen Ideals der Sache, sei es der Politik, des Fußballs, der Jäger 90, der Verteidigung und so weiter, tätig. Ihr merkt manchmal, es gibt Argumente, man kann sie schon fast nicht mehr hören. Hier geht es aber um Ihre Analyse, damit jeder vielleicht hier was mitnimmt. Was ist denn eigentlich logisch gesprochen in dem Urteil los? Die Russen haben zu viel militärisches Gerät und Soldaten für ihre Verteidigung. Was ist denn jetzt los? Es kann ja sein, dass einem die Russen ihre Raketen nicht passen. Na ja, das soll er halt sagen, die passen mir nicht, weil die schießen dann und das gibt vielleicht dann Krawall und so. Kann er ja sagen. Der kann ja aber auch sagen, die Russen, die haben die Raketen und mit denen überfallen sie uns. Der kann auch sagen, die Russen brauchen die Raketen, weil sie mit den Amis da ein paar Händel auszutragen haben und denen gewachsen sein wollen. Ach, er kann alles über die Russen sagen. Am besten natürlich was Richtiges. Nur, was sagt er jetzt, sie haben zu viel für ihre Verteidigung? Ja, jetzt macht er sich fiktiv, bloß damit er ein Argument loskriegt, zum Anwalt der russischen Verteidigung. Als sagt, das ist mein Kriterium und von dem aus kritisiere ich dann die Russen und sage, zu viel. Das sind zwei Formen der öffentlichen Verrücktheit, die da stattfinden. Die Sache ist in solchen Dingen immerzu nur als Ideal präsent. Sie wird ja selber nicht Gegenstand des Urteils. Immer nur von ihrem Ideal her. Ihm sind die Anstrengungen des Kritikers gewidmet und die Sache wird nicht geprüft, die Kritisierte, sondern sie wird a priori von einem Standpunkt aus betreut. Betreut, denk mal, bis zu dem Russenbeispiel, genauso der Politiker. Das ist eine Betreuungstour der Politik, wenn man nach großen Geistern in Bonn seufzt. Da prüft man nicht das, was sie dort tun und warum. Das ist die Absage von jedem Urteil. Dieser Doppelfehler, den ich jetzt erläutert habe, ist in der Demokratie als Diskussionsprinzip organisiert. Erstens rechtlich, vom Grundgesetz bis Paragraphen, die folgende Aussagen verbieten und so fort, damit halt nichts Polizeiwidriges gesagt und vertreten wird. Polizeiwidrige Standpunkte sollen halt in so Staaten nicht zirkulieren. Da ist es so organisiert. Also was darf man, wie weit darf freie Meinungsäußerung gehen, wo hört sie auf? Zweitens aber, was viel schlimmer wiegt, moralisch. Es ist der Imperativ zum konstruktiven Kritisieren. Wenn du kritisierst, dann will ich an deinen Aussagen deine Verpflichtung mit raushören, dass du dich um das Objekt deiner Kritik sorgst. Mehr heißt es gar nicht, konstruktive Kritik üben. Nochmal zum Ausgangsgedanken zurück in der Einleitung. Kritik denken wir doch, naja, jetzt ist es nun mal die Beurteilung, die Absage an was. Es ist halt einmal was Negatives. Warum soll es denn ja auch mal was Negatives auf der Welt geben? Kritik wäre doch mal ganz gut dafür. Nein, gerade das Negative, das hat positiv zu sein. Wir als Kommunisten, wir sind ja nicht bloß so Wissenschaftsfigur und so, wir kriegen das immer zu spüren. Wir machen ja eine Kritik anderen Typs. Manchmal habe ich sie mit einfließen lassen, aber darum geht es heute nicht. Das ist ja nur Einfließen im Namen der Beispiele, damit die klar werden, so gut es geht. Wir kritisieren das eine und das andere. Kaum sind wir mit der Kritik fertig, schmettert uns ein Chor von Studenten, Arbeitern und Bauern die Frage entgegen, und was wollt ihr denn eigentlich? Als wäre die Kritik nicht gelaufen, als wäre das Urteil, der Befund über dieses und jenes, was uns nicht passt, nicht hinreichend Aussage genug, was wir nicht wollen und wollen dazu. Wenn ich, wenn ich alle Liebesmühe drauf verwende, das Geld zu erklären und seine notwendigen Folgen. Wenn ich erkläre, wer fürs Geld ist und sagt, das ist ein Bombenwahr, der soll nicht hinterher jammern, wenn es ein paar soziale Fälle gibt. Das ist nämlich logo und notwendig, dafür ist das Geld auch da, dass eine Scheidung und ein Gegensatz zwischen Arm und Reich passiert und dass das Wachstum in Geld beziffert ist und nicht in irgendwas anderem Larifari. Kaum gesagt, sagt er, was willst denn du eigentlich? Da sage ich, das hörst du doch. Weg mit dem Geld, das ist übrigens eine kleine Gewaltfrage, die geht über den Aufstand der arbeitenden Klasse. Und dann verteilen wir, produzieren wir und verteilen wir die Güter nach Plan. Alle, die da mitgemacht haben, schuften wie die Blöden, damit das klappt und gut wird. Ist doch klar, was ich jetzt will. Na, was wollt denn ihr eigentlich? Ihr wollt sicher noch irgendwas anderes. Na ja, dann muss man, irgendwann muss man halt dann zugeben, ja, und wir wollen dann deine Frau schänden. Damit der Mann zufrieden ist und sagt, ja stimmt, irgendwas Böses muss da doch dahinter stehen. Also ich will an zusammenfassend als Zustand erinnern, also an wie die Ankündigung verheißt. Diese Techniken von Kritik, weil sie so eingebürgert sind, haben dazu geführt, dass man noch den letzten Mist von der Gegenwartsliteratur über den Fußball bis zur Bundeswehr immer durch wohlwollende Verbesserungsvorschläge befördern. Und das wäre Kritik. Dieses Quid pro Quo ist eingerissen. Und statt Kapitalismuskritik soll man im Investitionsberatung drehen. Wie das geht? Ich sage euch das Muster. Zuerst werden in Rheinhausen, da war ja das größte nationale Theater dieses Typs, waren die Entlassungen angekündigt und dann ist gesagt, wie sie gehen, wie viel und wie schnell und so fort. Dann war der kleine Aufstand, da haben sich die Leute beschwert und haben drauf gepocht, als Arbeitsloser, als Betroffener marschieren wir jetzt über die Rheinbrücken, dann marschieren wir wieder heim, dann marschieren wir wieder vor den Betrieb, manchmal streiken wir ein wenig und wir wollen Arbeitsplätze erhalten. Sie haben also als moralisch berechtigte Arbeitnehmer argumentiert, haben gesagt, wir kennen den Beruf, den hier der Betrieb Gruppa das hat, der Beruf nennt sich Arbeitgeber und den soll er auch erfüllen, wir sind nämlich die Nehmer. Das wollen wir. Diese Kritik hat eine logische Fortsetzung gehabt. Nämlich als, wir wüssten nämlich, wie euer scheiß Betrieb erfolgreich aufrecht zu erhalten ist, ohne dass ihr uns rausschmeißt. Das nenne ich den Übergang von Beschwerde, von Kritik eines gedeckelten, eines verletzten Interesses zur Beratung, erfolgsmäßigen Geschäftsberatung seines Gegners. Das ist der Typus Kritik, der ewig moralisch gefordert ist. Mit Zukunft und so weiter, darf man auch operieren. Was soll das Ganze? Kritik ist wirklich eine schwere Sache. Es ist ja nichts dagegen behauptet worden. Ich kenne auch kein Argument, wenn jemandem was einfällt, dass es grundverkehrt wird, dass er verletzt ist oder überhaupt ein Interesse. Den Ausgangspunkt für kritische Sichtung des Materials, das am zu Gebote steht. Der anderen Leute, der Güter oder was es halt der Schwimmbäder alles gibt. Das ist, was soll's, das ist der Ausgangspunkt der Kritik, das Motiv davon. Es ist aber ein Fehler, dieses Motiv zu einem Berechtigungsausweis zu stempeln, dann zu einem Kriterium zu machen, das inhaltliche Urteile ermöglicht über das Kritisierte. Nein, so geht gerade der Ausgangspunkt, des Interesse, zuerst theoretisch und dann praktisch baden. Dafür waren die letzten Dinge Rheinhausen und sowas gestanden. Der Maßstab des Interesses, der in Kritik immer vorhanden ist, man richtet sich nicht über was auf, weil es einem wurscht ist, also weil man ja angekratzt ist. Das kann auch theoretisch sein. Man kann auch an der Uni rumlaufen und kann sagen, naja, Schmerzen tut mir es insofern nicht, das, was ich alles hier treibe an der Uni. Also körperliche Schmerzen. Aber insofern ich ja noch als Mensch nicht bloß ein natürlicher, sondern auch ein geistiger Seiten habe, bereitet es mir manchmal schon ein bisschen, naja, sagen wir Zahnschmerzen, was hier an der Uni getrieben wird. Dann sagt er, ach, es ist ein verletztes Interesse und deswegen befasse ich mich mit dem, was es verletzt. Genau gerade der Maßstab des Interesses als Anstoß zur Kritik bedarf des objektiven Urteils, bedarf des Wissens über all das, wovon man sich schlecht bedient wähnt. Und dann gibt es offensichtlich zwei Möglichkeiten. Und ich sage jetzt mal ganz kurz daher, kann am Schluss noch drauf eingehen, wenn es da Probleme gibt, weil der Harald noch was über die Zustände an der Uni zu sagen hat. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine nennt sich Urteil des Begriffs. So hat es der alte Hegel genannt, das versteht aber heute kein Sau mehr, also muss ich es erläutern. Es ist, man merkt, dass die Sache, sagen wir mal der Staat, sagen wir mal die Betriebswirtschaft für den Arbeitslosen, für den Entlassenen, sagen wir mal die Uni für einen Studenten, der Straßenverkehr für den Autofahrer, unser die ganze Leier. Man steht da als Betroffener, will aber nicht als Betroffener argumentieren, sondern sagt, jetzt frage ich mich mal, was mit der Sache auf sich hat, woher mein Schaden kommt. Man kann sein, dass die Sache in Ordnung geht, aber nicht gut beieinander ist. Ihre besondere Ausprägung, ich könnte es auch anders sagen, ihre Entwicklung, ihre gegenwärtige Verwaltung, so wie sie gegenwärtig gehandhabt wird, die ist quasi unvollkommen. Die verstößt gegen ihren Begriff, also ist die Sache verbesserungswürdig. Der Schaden ist kein notwendiger, der da zustande gekommen ist. Also denkt an Staat oder sowas. Das folgt nicht aus den Zwecken, Anliegen und Verlaufsformen staatlichen Handelns, dass immer ein paar Gedeckelte und ich mittendrunter rumlaufen. Sondern das ist mehr oder minder nur durch die schlechte Handhabung des Staats oder des Vereins und so weiter gekommen. In so einem Fall ist die Kritik saukonstruktiv. Aber nur, weil sie das über das Wissen und über das objektive Urteil ermittelt hat und nicht, weil sie kritisch, wie sie ist, gleich konstruktiv antanzen wollte. Das sind alle die Fälle, die es im Leben gibt. Übrigens, ich kann es verraten, viel gibt es nicht. Aber es gibt welche. Es ist ein Zweck, den ich teile, den ich entdeckt habe bei meinem Befunden. Dem ich keine Absage erteilen kann. Dem ich auch nicht nachsagen kann, er wäre dafür verantwortlich, dass ich jetzt baden gegangen bin oder ein Interesse von mir. Nein, der ist bloß mangelhaft verwirklicht, da helfe ich jetzt dazu und dann entfällt auch der durch die mangelhafte Verwirklichung der Sache mir entstandene Schaden. Das ist die eine Sache, die rauskommen soll, wenn man sich ans Urteilen macht. Die zweite Sache, und die ist bitterbös, die kommt nämlich sehr oft raus, die führt zur Ablehnung der Sache. Das ist, wenn der Befund, weil man sich von seinem Interesse, weswegen man zu kritisieren anhebt, Abstand nimmt und sich nur an die Erklärung des Zeugs macht, das am da im Weg ist, wenn man da rausfindet, die Unangemessenheit meinen Anliegen gegenüber ist eine Notwendigkeit. Der Widerspruch gegen mein Interesse ist kein Zufall, kein okkasioneller Fehler da oder dort, sondern bei dem Zeug muss es rauskommen, was mir stinkt. Dieses Zeug, dieser Staat, sagen Kommunisten, dieser Arbeitgeber, also das Kapitalverhältnis, nein, das hat nicht den einen oder anderen Mangel, der zu bösen Sachen führt, sondern das ist eine grundverkehrte Sache, die notwendig mein Anliegen ausschließt, dauerhaft und immer und überall. Warum erzähle ich das? Es hört sich wieder so einfach an. Es ist erstens einmal, den ganzen moralischen Imperativ beim Kritisieren beiseite gelassen, löst sich Kritik ganz locker auf in, man braucht Wissen und misst dann die gewusste, die begriffene Welt, in unserem Beispiel den Staat oder den Fußball oder sowas, an seinem eigenen Interesse. Und macht nimmer das Interesse zu einem Hilfsmittel für Wissen. Das kann nie hinhauen. Da kommen immer bloß negative moralische Urteile raus, wie vorgeführt. Ja, wenn ich sage, mein Interesse an einer politischen Veranstaltung ist möglichst viel Singsang und Klingklang, dann komme ich hier rein und dann merke ich, diese politische Veranstaltung ist nicht schön. Keine Musik. Der Maßstab gibt ja das Urteil und nicht der Befund über was war dort. Also damit, in solchen groben Beispielen will ich nur noch einmal die Logik in Erinnerung bringen. Ich brauche keine groben Beispiele, nur damit jeder merkt, das ist die Verwandlung von Interesse in ein Kriterium. Wenn man aber das Interesse hinstellt, merkt sich's. Man hat ja ein verletztes Interesse, das kann man sich merken, von 12er bis zum Leuten wird es schon gehen. Und schaut sich dann die Sache an, die man als Hindernis für sein Anliegen begreifen will, dann kann man hinterher die begriffene Sache einmal neu an seinem Interesse messen und dann merkt man sehr oft, im Kapitalismus zum Beispiel dauernd, dass das Interesse, das verletzt wird, gewöhnlich notwendig verletzt ist. Noch ein Zusatz des anderen Typs. Wir halten es also für ein seltsames, verdächtiges, gar nicht intaktes, theoretisch gesehen, geistig, denkerisch, Bedürfnis, kritisch sein zu wollen. Es kommt ja immerhin ein wenig drauf an, was vor einem ist. Man kann dann nicht sagen, ich bin kritisch, also gehe ich kritisch an alles ran. Doch, wieder eines Besseren belehrt worden, jedermann kann es heute. Schon vor dem Abitur, ja, dass der Mensch kritisch zu sein hat, ja, das ist doch klar. Kommunisten sind doch anders. Nein. Was gibt es kritisch zu sein, wenn ein kaltes Bier dasteht? Was soll ich denn da kritisch sein? Wenn Wissenschaft getrieben wird, 2 oder 3, 5 oder 10 sitzen auf einem Termin bei einer kritisierenden Wissenschaft, da bin ich doch kein kritischer Wissenschaftler. Dann mache ich erstmal die Wissenschaft und schaue, dass was zustande kommt. Die ganze Redeweise und die dazugehörigen Posen des kritisch sein Wollens, des sich kritisch Gebens, haben ja sowieso nichts anderes zum Inhalt als die 2 vorgeführten Typus von Unkritik. Vielleicht noch was Drittes haben sie an sich. Kritisch meint er auch meistens, ich traue keinen, der mir was erzählt. Kritisch hast du auch meistens, ich bin selbstkritisch. Nichts Genaues weiß man ohnehin nicht. Das gilt heute als der größte, höchste Standpunkt des Kritischseins. Also bloß weil Wissenschaft stattfindet, wird man doch nicht wissenschaftskritisch. Wenn man aber eine Wissenschaft anschaut und entdeckt, sie taucht nichts, dann kritisiert man sie. Da ist man immer noch nicht kritisch, weil man hat sie ja schon kritisiert. Und wenn ganze Tagesthemen mit solchen kritischen Geistern, die ganze Nation ist voll, keiner will sich was sagen lassen, keiner will was begreifen, jeder klappt überhaupt nicht mehr dran, dass das überhaupt was zu begreifen geht. Die Skepsis ist zu einem Dogma geworden, nicht bloß in der Wissenschaft, da sagt der Harald dann was drüber. Wenn eine ganze Nation von kritischen Menschen, mündigen Bürgern zuschaut, wenn ganze Tagesschauen von Verständnis für die Dilemmen der Politiker triefen, wenn Kritiken zum Beispiel so, schafft es denn der Jude, der Israeli, der große Gangster, der immer die Palästinenser schlacht, schafft es denn in seine Wahlen, setzt er sich denn durch, wäre er denn mit den aufständischen Palästinensern fertig, wenn solche diese Sorge lässt, dass als ob es geht, ob es funktioniert, als kritischer Standpunkt angemeldet wird. Also wenn hinterher rauskommt, die ganzen Medien sind voll triefen von Verständnis für die Probleme des weltweiten Mords und Totschlags und seiner Notwendigkeit. Wenn sie Verständnis haben für sämtliche Dilemmen des Staatshaushalts, das ist diese Preisform von vorhin mit AKWs und Raketen. Und dann kommt am Schluss der Wetterbericht und das ist die einzige kritische Stellungnahme für die Jahreszeit zu kühl. Dann kann es mit dem kritischen Geist einer Nation nicht weit her sein. Ich wiederhole nochmal. Kommunisten werden sich hüten, zu sagen, sie wären kritische Typen. Wo sie was auszusetzen haben, und es ist nicht zu wenig, da tun sie es, und sonst halten sie die Schnauzen. Das bürgerliche Gerücht über uns ist vollkommen falsch, dass wir einfach, erstens das, zweitens alles kritisieren. Nein, fast alles. Wir wollen nur wissen, Wissen ist da jetzt unterstrichen, woher die Beschränkungen kommen, vor denen eine ganze Latte von Interessen in der Nation zuschanden wird. Und für das wissen zu wollen, ist eine kritische Pose, eine Haltung, zu überhaupt nichts nütze. Soweit mal mein Teil. Der Harald soll jetzt einmal was über diese Wissenschaft erzählen. Nach dem zuletzt Gesagten ist ein Kritiker also durchaus auf Wissen angewiesen. Er wäre gut bedient mit einer schlichten Untersuchung der Sachen, die ihm unangenehm aufgefallen sind. Kriterium dabei wäre schlicht und einfach, dass die Untersuchung objektiv ist, richtig ist. In solch einer Untersuchung hat man dann die objektive Begründung dafür, was man an der Welt auszusetzen hat. Zu wissen, wie sich eine Sache erklärt, ist nämlich dasselbe, wie zu wissen, wie ihr Zweck, ihr gewusster Zweck, zu meinem Interesse steht. Kritik heißt dann, diesen begründeten Gegensatz aussprechen. Man merkt an dieser einfachen Einleitung, dass Kritik gegenüber der Untersuchung eines Gegenstands, gegenüber der Wissenschaft von einem Gegenstand, gar keine extra Geistesleistung mehr ist. Wer weiß, wie der Kapitalismus funktioniert, der weiß auch, wie er als Lohnarbeiter in diesem System vorkommt. Insofern ist es merkwürdig, dass sich die Wissenschaft, wie sie hier an der Uni betrieben wird, das Denken, wie es hier an der Uni betrieben wird, die Theorien, gerne das Attribut kritisch voranschreiben. Merkwürdig deswegen, weil sich dieses Attribut ja gar nicht einem Objekt verdankt, das man für kritikabel befunden hat und nun zur Untersuchung schreitet, sondern weil das kritisch sein, kritisch Wissenschaft betreiben, als Attribut der Wissenschaft daherkommt. Eben das, was der Karl vorhin ausgeführt hat, als eine Haltung, die man zu seinen eigenen und fremden Gedanken einnimmt. Und das ist nicht gut, insofern ist ein Kritiker schlecht bedient mit der Wissenschaft, die sich kritische Wissenschaft nennt. Was da kritisch heißt, ist nämlich zunächst einmal ein Zusatz zur Wissenschaft. Es ist ein Augenmerk, den ein Denker mit berücksichtigt wissen will, wenn er selber denkt oder fremde Gedanken beurteilt. Es ist ein gar nicht im Denken, in einem Gedanken begründetes Urteil, er muss kritisiert werden, an ihm ist irgendwas verkehrt, sondern eine Haltung, die dem Denken gegenüber ganz gleichgültig, ob richtig oder verkehrt, gepflegt wird. Die Leistung kritischen Denkens in der Wissenschaft besteht zunächst einmal schlicht darin, die Maßstäbe der Richtigkeit, der Objektivität von Wissen, der Stimmigkeit von Schlüssen zu ersetzen durch eine ganz andere Sorte von Fragestellungen, die neben dem, was da in der Wissenschaft behauptet wird, gepflegt werden. Es sind Rechtsfragen, die Geltung, die Anerkennung von Theorien betreffend, die sich ein kritischer Denker zu seinen eigenen und den Gedanken anderer Leute zurechtlegt. Fragen wie, was darf ich sagen? Kann ich das wissen, was ich da überhaupt vertrete? Kann der andere das wissen? Ersetzen gänzlich die Prüfung eines Gedankens. Deswegen ist in dieser Wissenschaft, in dieser kritischen Wissenschaft, ein Kritiker schlecht bedient. Den Unsinn kritischer Wissenschaft hat der alte Kant begründet. Deswegen soll er hier vorne wegstehen. Es ist sozusagen das Muster hat der Kant vorgeführt, wie man aus der Kritik eines Gedankens übergeht zu einer kritischen Stellung des Denkens, dem Denken gegenüber. Der Kant, auch zu dem trifft das eingangs gemachte Urteil zu, hat etwas Kritikables vorgefunden. Er hat etwas auszusetzen gehabt. Und das war der Zustand, in dem sich seine Fakultät, die Metaphysik in Königsberg, befunden hat. Es gibt Stellen, da führt er den Mangel vor, sagt, es kann doch nicht eine ordentliche Wissenschaft hier betrieben werden, wenn sich die Gelehrten über ihre Auffassungen über Gottfreiheit und Unsterblichkeit streiten, wenn sie sich nicht einig sind, dann besteht doch mindestens der Mangel, dass ihre Auffassungen, dass sie sich in ihren Auffassungen noch nicht zu einem Ergebnis durchgerungen haben. Also das Nebeneinanderstehen verschiedener Auffassungen über dieselbe Sache, der Streit, der dabei aufkommt, ist dem Kant als ein Mangel dieser Disziplin aufgefallen. Allerdings ist es merkwürdig, dass sich Kant, und das bezeichnet jetzt diesen Übergang von einer Kritik eines Gedanken, eines mangelhaften Gedankens zu, ich werde ein kritischer Denker. Er hat sich nicht durchgerungen und untersucht, warum sich die Metaphysik in diesem Zustand, in diesem mangelhaften Zustand befindet, die Gedanken, die ein Metaphysiker vorbringt, analysiert, Fehler nachgewiesen und diese Gedanken damit ausgeräumt. Sondern er hat den Übergang gemacht, er hat gesagt, weil die Metaphysiker sich streiten, weil die Gelehrten sich nicht einig sind, deswegen muss ich erst einmal die Vernunft untersuchen, ob sie auch das kann, ob sie zu dem tauglich ist, was sie sich da vorgenommen hat, wenn sie über Gott, Freiheit und Unsterblichkeit oder über die Natur nachdenkt. Es ist ein Themawechsel, der da praktiziert wird. Die Kollegen machen Fehler. Der Kant kritisiert nicht deren Gedanken, sondern sagt, das deutet mir alles auf eine Schwäche der Vernunft hin. Kann die Vernunft das überhaupt, was die Kollegen sich da vorgenommen haben? Der Übergang heißt hier, statt Fehlerkritik, Vernunftkritik. Und das ist überhaupt die Gleichung, die für Kant gilt. Kritisches Denken, kritische Wissenschaft heißt Vernunft kritisieren. Der Kant hat in seinem Hauptwerk die Kritik der reinen Vernunft deswegen eine Untersuchung des Erkenntnisvermögens eingeleitet. Da muss man mal sagen, das gehört zum Beispiel zu den Gegenständen, die Vernunft gehört zu den Gegenständen, die sich irgendwie nicht sonderlich zur Kritik eignen. Das liegt an Folgendem. Wenn sich die kritische Vernunft an die Kritik der Vernunft macht, dann fällt irgendwie auf, dass das Subjekt und das Objekt der Kritik dasselbe ist. Der Ausgangspunkt war der Verdacht, die Vernunft hätte irgendeinen Mangel an sich. Ja, wenn das stimmt, dann ist es aber auch ein Zirkel, ein Widerspruch, dass sich eben diese Vernunft das zutraut, sich selbst zu kritisieren. Wenn also die Kritik zutrifft, dann taugt gerade die angestrebte Untersuchung nichts. Umgekehrt, wenn die Untersuchung des Erkenntnisvermögens durchaus eine Beurteilung des Verstandes und seiner Leistungen durchaus zu dem gehört, was ein Verstand leisten kann, dann ist umgekehrt nicht einzusehen, wieso die Kritik, die der Ausgangspunkt war, die Schwäche der Vernunft, überhaupt ein zutreffendes Urteil über die Vernunft sein soll. Es ist ein Zirkel, was sich der Kant da vorgenommen hat, wenn er, um sicherzustellen, dass die Wissenschaft nur über das urteilt, über was sie auch urteilen kann, das Erkenntnisvermögen untersuchen will. Der Zirkel besteht darin, dass sich dazu die Vernunft glatt hergeben müsste, bevor sie erkennt, so drückt es der Hegel aus, das Erkennen schon angefangen zu haben. Eine Untersuchung des Erkenntnisvermögens ist ja nichts anderes wie eine Erklärung dessen, was die Vernunft tut, wenn sie erklärt. Und das soll die Vernunft machen und zu dem Zweck machen, um herauszufinden, ob das mit dem Erklären überhaupt in Ordnung geht, ob sie das überhaupt kann. Der Fehler einer solchen Untersuchung, einer Untersuchung des Erkenntnisvermögens, um eine Scheidung zu ziehen zwischen dem, was die Vernunft kann und dem, was sie nicht kann, zielt auf eine Scheidung, die der Kant auch vollzogen hat. Zweck dieses Fehlers, dieser angekündigten Untersuchung des Erkenntnisvermögens, ist gar nichts anderes, als eine Grenze zu ziehen, bis zu der die Vernunft tauglich ist und über die hinaus sie nicht kommen kann. In diesem Sinne hat Kant zwei Abteilungen geschieden, nämlich den Bereich der Wissenschaft, da hat er gesagt, das kann die Vernunft, und einen anderen Bereich, den des Glaubens an Gott und die Unsterblichkeit der Seele. Das ist erst einmal der Inbegriff dessen, was Kant Kritik nennt oder was bei Kant Kritik zu nennen ist. Diese Scheidung zu vollziehen, sich selbst zu seiner eigenen Vernunft so zu stellen, dass man sich der Grenzen der Vernunft bewusst ist. Das Merkwürdige an dieser Scheidung ist, dass es ja gar nicht so ist, dass im einen Bereich in den Wissenschaften gedacht wird und in dem anderen Bereich, dem Glauben, die Vernunft nicht am Werk ist. In beiden Abteilungen wird gedacht, nur über die eine Abteilung, den Glauben an lieben Gott, wird das Urteil gefällt, dass die Vernunft sich in diesem Bereich kein Urteil zutrauen darf. Das ist eine merkwürdige Angelegenheit, was hier als Kritik daherkommt. Beide Abteilungen, wo doch der Ausgangspunkt war, die eine ist mangelhaft beschaffen. An den Naturwissenschaften ist ihm ja kein Mangel aufgefallen. Beide Abteilungen bekommen ihr Recht zugesprochen. Es ist gar nicht so, dass eine der Abteilungen von Kant kritisiert worden wäre, sondern jeder in seinem Bereich hat seine Anerkennung erfahren durch diese Sorte von Kritik. Kants Anliegen bei dieser Scheidung dessen, was die Vernunft kann und dem, was sie nicht kann, den Fehler habe ich vorhin gesagt, ist also die Rettung des Glaubens vor der Wissenschaft. Es ist ihm aufgefallen, dass Glauben und Wissen einen Gegensatz ausmachen, dass sie sich wechselseitig Ansprüche bestreiten, und hat gesagt, das ist ja dann kein Problem mehr, wenn ich beide Bereiche so voneinander trenne, dass sie gar nicht mehr in Berührung miteinander kommen. Kants Anliegen war also, dass sich Wissenschaft und Glauben nicht ins Gehege kommen. Wie er das hingebracht hat, war durch den falschen Gegensatz von dem, was die Vernunft kann und was sie nicht kann, indem er eben Wissen und Glauben nebeneinander gestellt hat und das merkwürdige Urteil über eine Sorte von Gedanken, nämlich denjenigen, die ein Gläubiger sich macht, gefällt hat, dass darüber die Vernunft sich kein Urteil erlauben kann. Die Frage war also, und das heißt hier Kritik, was darf ich beurteilen? Diese Frage verfolgt der Kant mit seiner Kritik der reinen Vernunft. Es sind Statusfragen. Alles wird anerkannt, was im Reich der Wissenschaft und im Reich des Glaubens anfällt für Gedanken. Und zu diesen Gedanken soll man sich jetzt nun so stellen, dass man sagt, die Wissenschaft, Beweis meiner Kritik der reinen Vernunft, sie geht. Der Kant hat sich auch nicht beteiligt an der Wissenschaft, sondern hat dieses Urteil ausgesprochen. Nur darf sie sich nicht einbilden, die Wissenschaft, sie würde das Wissen, sie dürfte ihren Bereich, das Wissen wollen, das Beurteilen, auch auf einen Bereich ausdehnen, den die Metaphysiker gepachtet haben, den Bereich des Glaubens. Umgekehrt hat er über die gläubige Abteilung gesagt, der Glaube geht auch in Ordnung, nur soll er sich nicht einbilden, dass der Glaube rational per Wissenschaft gemacht werden kann. Das ist auch ein nettes Urteil über den Glauben, den er nicht kritisiert, sondern stehen lässt. Er fällt das Urteil zur Erkenntnis Gottes, reicht unsere Vernunft nicht hin, will aber damit nicht gesagt haben, dann ist dieser Glaube offensichtlich unvernünftig, sondern will gesagt haben, dann hat eben die Wissenschaft bei der Beurteilung von Glaubensgegenständen nichts zu tun. Die zweite Abteilung, die moderne Sprachkritik, hat diesen Gedanken der Scheidung zweier Abteilungen. In dem einen hat die Vernunft ihr Recht, in dem anderen hat sie nicht ihr Recht und die Gedanken beider Abteilungen werden anerkannt, hat diesen Gedanken universell gemacht. Bei Kant war es ja noch so, dass das Resultat seines Buches, seines Hauptwerks war, glauben darf man, was man will. Da braucht man sich nicht an den Verstand zu halten. Das eine Seite, die andere Seite. In der Wissenschaft geht es streng zu. Da gibt es Zitate vom Kant, wo er sagt, in der Wissenschaft dürfen Hypothesen nicht vorkommen. Alles, was so, nur so ausschaut, als ob es bloßer Glaube wäre, hat da rauszufliegen. Also in der Wissenschaft war sich der Kant schon klar, dass da das Prüfen der Richtigkeit von Gedanken, der Stimmigkeit von Urteilen die angebrachte Seite war. Die Sprachkritik hat dieses kritische Urteil, diesen kritischen Zusatz zum Denken überhaupt auch auf die Wissenschaft ausgedehnt. Sie hat nämlich das Urteil gefällt, dass das Denken überhaupt und nicht nur in der Glaubensabteilung, sondern auch in der Wissenschaftsabteilung zu keinen endgültigen Resultaten führen kann. Bewiesen hat die Sprachkritik dies dadurch, oder beweisen wollte es die Sprachkritik dadurch, dass sie das Instrument des Denkens, die Sprache, deren Leistungen für das Denken in Zweifel gezogen hat. Man merkt schon, hier wird eine prinzipiellere Kritik formuliert. Es geht nicht mehr um eine Scheidung innerhalb der Gedankenwelt, sondern überhaupt die Voraussetzung des Denkens, ihr Mittel, dass in der Sprache die Gedanken ausgedrückt werden. Schon ihre Voraussetzung wird hier in Zweifel gezogen. Deswegen heißt Kritik hier auch, überhaupt dem Denken zu bestreiten, dass es zu was Vernünftigen, Ordentlichen, Endgültigen, eben zu Wissen führen kann. Auch hier ist vorneweg zu sagen, es ist keine Kritik an irgendeinem Gedanken, die ein Sprachkritiker mal durchgeführt hat, irgendwo aufgetaucht. Es ist ja gar nicht so, dass er irgendeinen Gedanken kritisiert hätte, vielmehr will er schon mit der Voraussetzung des Denkens einen prinzipiellen, deswegen auch in keinem besonderen Gedanken begründeten Mangel entdeckt haben. Die Leistung, die stelle ich mal vorne weg, bevor ich es kritisiere, die Leistung der Sprachkritiker war, überhaupt die Kriterien der Richtigkeit und der Objektivität aus der Wissenschaft zu verabschieden. Überhaupt jeden Gedanken an Prüfung eines Urteils, ob es auch stimmt eben, zu verabschieden mit dem Urteil, dass sehr prinzipiell die Gedanken mangelhaft sind, eben über das Mittel des Denkens. Auch hier für die Sprachkritiker war Ausgangspunkt der Kritik ein mangelhafter Zustand der Wissenschaft. Wie bei Kant haben die einen Gelehrtenstreit vorgefunden, übrigens auch wieder in ihrer eigenen Abteilung, in der Philosophie. Auch sie haben nicht das Urteil gefällt oder sich zu der Prüfung hingelassen, zu sagen, was ist denn in dieser Abteilung nicht in Ordnung. Vielleicht haben die sich Interessen vorgenommen, die gar nicht so vernünftig sind, sondern auch hier eine prinzipielle Kritik, die an keinem Gedanken etwas auszusetzen hat. Die Diagnose, die sie über den Streit der Gelehrten in den Wissenschaften erstellt haben, lautet, die Sprachwissenschaftler erstellt haben, lautet, die müssen sich gar nicht streiten, die Wissenschaftler, weil es in der Sache nach nur ein Streit um Worte ist, den sie führen. Es ist gar nicht so, dass sie unterschiedliche, sich ja widersprechende Urteile über eine ein und dieselbe Sache fällen, sondern worüber sie sich streiten, ist ein Streit um Worte und den kann man ja auch lassen. Diese Diagnose haben sie begründet in einer Kritik an den Leistungen der Sprache für das Denken. Sie haben behauptet, dass die sich um Worte streiten, liegt an einem Mangel der Alltagssprache. Die sei so uneindeutig, so vielbestimmt, unklar, sodass die Denker, die sich dieser Sprache bedienen, notwendig in Streitereien verzetteln, die nicht notwendig sein müssen. Den Schwindel an dieser Kritik an der Sprache merkt man vielleicht am besten darin, dass noch jeder Sprachkritiker selber sich dieser Sprache bedient, wenn er seine Bücher aufschreibt. Es ist ein Schwindel, die Sprache dafür zu kritisieren, dass Leute falsch denken. Allerdings ein Schwindel, der eine eindeutige Absicht hat. Ihre Sprachkritik, ihre Kritik an der Sprache, haben diese Denker nämlich gar nicht dazu hergenommen, um das zu tun, was sie erst einmal immanent versprochen haben, eine Sprache zu konstruieren, die dem Denken besser angemessen ist. Sie haben etwas anders gemacht, sie haben sich ans Konstruieren gemacht, und zwar an etwas wie einer Sprache, die muss man aber in Anführungszeichen setzen, aus der sich jeder Inhalt, jede Erinnerung daran, dass es beim Denken auf Objektivität ankommt, herauskürzt. Die eine Abteilung, die formale Logik, hat sich dazu herbeigelassen, ein Regelkanon fürs Schließen zu erfinden, sodass man, wenn man schließt, das war das Ideal dieser Veranstaltung, sodass man, wenn man schließt, genaue Regeln vor sich hat, an die man sich halten kann, sodass man nachher sagen kann, da hat der und der korrekt geschlossen, weil er sich an die Regeln gehalten hat. Man merkt an diesem Gedanken, wenn man so ausspricht schon, da kürzt sich irgendwie der Inhalt des Denkens heraus. Das ist ein Schwindel zu sagen, das ist ein Mittel des Schließens, und zwar deswegen, weil ja gar nicht das, was das Schließen ausmacht, die Notwendigkeit eines Gedankens, man weiß den Grund einer Sache, damit ihre Notwendigkeit, dafür ein anderes Mittel an die Hand zu geben, sondern der Witz ist, was da Notwendigkeit heißt, heißt schlicht die Regelbefolgung, die man vorher erlassen hat. Man kann also, wenn man einem formalen Logiker sein Hilfsmittel fürs Denken abnimmt, zum Beispiel solche Schlüsse ziehen. Wir haben erstens die Prämisse A. Zweitens haben wir die Prämisse B. Daraus können wir den Schluss ziehen, A und B. Man merkt an solchen Dingern, es ist ein Konstrukt, das verspricht, dem Denken ein Hilfsmittel zu sein, und seine Leistung besteht darin, überhaupt jeden Inhalt und jede Objektivität aus dem Denken zu verabschieden. Die andere Abteilung, die Theorien der normalen Sprache, haben sich mit dem Bedeutungsproblem der Worte beschäftigt. Sie sind auf den Trick verfallen, dass man den Streit in den Wissenschaften, den Widerspruch verschiedener Theorien, getrennt von der Kritik dieser Theorien, dadurch beseitigen kann, dass man jedes Urteil umgekehrt liest. Wenn einer sagt, der Baum ist rot, sagt der Sprachkritiker, naja, das ist kein Urteil über die Objektivität, sondern ein Urteil über das Prädikat rot. Ich verstehe unter rot, dass die Bäume drunter fallen, unter diesem Begriff. Dieser Trick, der jedes Urteil das man in der Wissenschaft vorkommen lässt oder jeden Satz auch, wie das jetzt einer war. Mit diesem Trick wird aus jedem Urteil ein Definitionsproblem, eine Definition eines Wortes. Es ist so, dass das Subjekt bestimmt wird, in jedem Satz wird das Subjekt bestimmt durch ein Prädikat, und der Sprachwissenschaftler, der Sprachkritiker stellt sich auf den Standpunkt, ich lese das Urteil umgekehrt, ich betrachte das Subjekt als nähere Bestimmung des Prädikats. Es ist bei denen die Kategorie Begriffsumfang. Was fällt unter einen Begriff? Naja, wenn man es so sehen will, es ist ja keine objektive Aussage über einen Baum, der Baum ist rot, aber wenn ich so sehen will, wenn ich unter rot verstehe, dass Bäume drunter fallen, dann kann mir niemand mehr dieses Urteil bestreiten. Es ist also die Auflösung jedes Urteils darin, dass man gegen das Urteil dann nichts mehr sagen kann, wenn die Sprache eben so definiert ist, dass das Urteil notwendig herauskommt. Auch mit diesem Zirkel wird dem Denken die Objektivität bestritten. Wenn man sagt, Baum fällt unter den Begriff, das muss ich jetzt schon wieder in Anführungszeichen setzen, Baum fällt unter den Begriff rot, dann kann man jemanden, der auf diesem Standpunkt steht, so die Logik des Sprachkritikers, nicht mehr das Urteil bestreiten, der Baum ist rot. Er versteht es ja gerade so, das Wort rot. Herausgekürzt hat sich es überhaupt aus der Wissenschaft, es ist das Ideal dieser Sprachkritik, das Beurteilen von einem Gedanken. Es ist überhaupt die Logik, dass man dann etwas behaupten darf über einen Gegenstand, wenn man sich nur vorher klar gemacht hat, dass ich, der das behauptet, die Sache auch so sehe. Wenn ich vorneweg sage, ich verstehe meine Wörter so und so, dann darf ich auch das sagen, was sich aus dieser Annahme ergibt. Es ist das Herauskürzen von Objektivität und Richtigkeit aus dem Urteilen, aus dem Denken. Und es ist lustig, dass gerade diese Kritik, die ein Ideal der Einigkeit des Pluralismus gerade darin formuliert, dass aus dem Denken das Prüfen herausgeschlossen wird, dass diesem merkwürdigen Ideal, das hier formuliert wird, die Pluralisten insofern nachkommen, als das Ideal wie die Karikatur zu dem ist, was im gewöhnlichen Streit unter Methodendenkern abläuft. Das ist die dritte Abteilung. Wie streiten sich Methodendenker bevor du zu dieser dritten Abteilung kommst, wie ich als junger Student Weiland die erste Bekanntschaft mit sowas geschlossen habe, es betrifft jetzt diese zweite Abteilung vom Harald. Da ist die Sprachkritik schwer in Mode gekommen an westdeutschen Universitäten. Und da war, also all die, ich unterstelle jetzt seine Argumente, da war klar, die Veranstaltung war das. Streit in der Wissenschaft heißt nicht Streit um, wer äußert sich korrekt, urteilend über die Welt, wer erklärt dies so oder anders, sondern erklären geht nicht. Es sei denn, jetzt kommt der Schlusssatz vom Harald, es sei denn, man versteht unter erklären sowieso bloß, man einigt sich auf die Definition dessen, wie man Wörter korrekt gebraucht haben will. Jeder wundert sich, es wurde damals so eingeführt, in Erlangen war das noch, bei Lorenzen und so fort. Jeder wundert sich, der dort hockt, also ein paar haben sich natürlich nicht gewundert, sondern das spannend gefunden. Aber wir haben uns gewundert, haben gesagt, was will er denn jetzt? Es war ja immerhin angekündigt, kritische Wissenschaft und so weiter. Kritik, naja, ich habe den Unterschied damals auch nicht so genau gewusst. Es ist der Beweis folgendermaßen gegangen. Die Unzuverlässigkeit der Sprache nötigt uns auf, immer Wörter zu definieren und dann aber auch alles, was gesagt wird, nur als Konsequenz der Definition von Wörtern und ihres Gebrauchs zu verstehen. Dann ist Wissenschaft intakt, bloß weiß sie da nichts mehr. Und darauf, wenn man sich einigt, dann hat man eine geschlossene Wissenschaft, die passt, da passt jeder Stein auf den anderen. und hat aber den Anspruch los, etwas über die Welt zu wissen. Also diese Beseitigung jeglicher Objektivität. Dann hat dieser Professor allen Ernstes den Beweis der Unzuverlässigkeit der Sprache so geführt. Ich gehe in eine Buchhandlung, verlange ein Buch über Aufklärung. Und was gibt mir der Verkäufer? Er holt unterm Ladentisch ein schwedisches Heftler hervor. Ja, sowas. Die Studenten sollten lachen, sollten diesen Humor, der ungefähr dem eines Penelers vergleichbar ist, der bei finnischer Meerbusen immer ho, ho, ho schreit, in der Geografiestunde, diesen Humor soll er billigen und zugleich das Argument übernehmen. Stimmt ja, Aufklärung hast ja manchmal Kant und Konzerten und manchmal hast dieses schlüpfrige Zeug da mit Bett und so. Ich war damals nicht der Hellste, aber schon so hell, den Menschen zu fragen, nur geht zu, die Verwechslung, diese Zweideutigkeit, das war das Aufklärung, kann doch gar kein Anlass sein, jetzt der Sprache zu misstrauen, weil du kennst ja gerade und hast gerade das Beispiel deswegen gewählt, weil du es auseinanderhalten kannst. Da bin ich das erste Mal in meinem Leben aus dem Seminar rausgeflogen. Zum Streit, der in den Wissenschaften per Methode geführt wird. Die methodisch betriebene Wissenschaft kommt fast daher, als ob sie den Unsinn von Sprachwissenschaftlern wahrmachen wollten. Den Unsinn nämlich, dass man sagt, wenn man die Sache so und so definiert, dann darf man sie auch so und so sehen, wie man sie definiert hat. Und das für die Ausgeburt überhaupt von Notwendigkeit im Denken ausgibt. Die Wissenschaft, wenn sie sich auf Methoden beruft, wenn sie sich in Methoden begründet, beginnt nicht mit der Erfahrung mit einem Phänomen, das sie erklären will, sondern mit der Offenlegung von Voraussetzungen, die sie macht. So Fragen sind da angebracht, sage mir, wovon du ausgehst und ich sage dir, wo du hinkommen musst. Gefragt ist am Anfang einer Wissenschaft, welchen Standpunkt hat ein Theoretiker? Wenn er diesen Standpunkt hat, dann darf er auch die Konsequenzen, die sich aus dem Standpunkt ergeben, ziehen. Am Anfang dieser Wissenschaft stehen Sätze wie, ich verstehe unter Staat das und das. Deswegen, Konsequenz, habe ich folgende Theorie über den Staat. Solche Grundannahmen, das gehört zum Methodendenken dazu, werden nicht geprüft. Sie verstehen sich gar nicht als Urteile über die Sache, sondern so, als ob man ein Grundverständnis vorne wegstellt und aus dem eben die notwendigen Konsequenzen zieht. Es sind Vorurteile, was da als Methode daherkommt. Es sind Vorurteile, die sich der Kritik entziehen. In solchen Wissenschaften, die sich methodisch ausweisen, wie es heißt, methodisch legitimieren, wird nicht einfach geurteilt, sondern es wird Verständnis für eine Sache aufgebracht. Der Denker geht nicht einfach an die Sache heran und will die beurteilen, sondern er bringt einen Maßstab mit, der ihm einleuchtet und misst die Sache an den. Methoden sind nichts anderes als die Formulierung des Maßstabs, an dem ein Denker den Gegenstand seiner Betrachtung vergleicht. Jeder hat da seinen Zugang zum Gegenstand. Der eine macht es psychologisch, der andere historisch. Der dritte sieht den Staat als Verbrechensbekämpfung. Und mit solchem Verständnis machen sich die Wissenschaftler ans Subsumieren der Gegenstände unter ihre Methode. Ans Anwenden ihrer Methode. Ein anderer, das liegt im Methodendenken drin, wählt eine andere Methode. Und schon hat man einen Streit zwischen Methodendenkern. Wie streiten sich Methodendenker? Es gibt durchaus Kritik, auch im Reich der pluralistischen Wissenschaft. Kritik heißt hier, Niemanden wird sein Verständnis bestritten. Kritik gibt es überhaupt nur in der einen Form. Wenn ihr euch mal geistig in Erinnerung ruft, was in einem Vorwort zu einem wissenschaftlichen Buch drinsteht. Und die heißt, ein anderer, deswegen wurde jetzt das Buch, das ich geschrieben habe, notwendig, hat das, was ich zu sagen habe, über die Sache nicht berücksichtigt. Das Nicht-Berücksichtigen, was hier als Kritik daherkommt, ist ein schlichter Vergleich zwischen dem, was man selber sagen will, und dass der andere das nicht gesagt hat, wird ihm als Kritik, als Mangel, als Kritik angerechnet. Kritik heißt hier Vergleichen von Standpunkten. Kritik ist nicht, in diesem Streit geht es nicht um die Richtigkeit von einem Gedanken, sondern dieser Streit ist das Verfahren, mit dem sich Methodendenker im Reich der Wissenschaft, im Reich der pluralistischen Wissenschaft, um Anerkennung, Geltung von Möglichkeiten, Verständnis zu einem Gegenstand gegenüber aufzubringen, streiten. Es geht auch bis in die Bilderwelt. Wissenschaftler streiten sich um den Gewicht einer Theorie, um die Weite einer Theorie, um die Berücksichtigung von Sichtweisen. Der Streit ist das Verfahren, wie die sich widersprechenden Theorien, die es im Pluralismus gibt, sich wechselseitig diese Anerkennung zollen und sich wechselseitig aneinander relativieren. Deswegen gehört als Eintrittsausweis in das Reich der Wissenschaft die nötige Skepsis den eigenen Gedanken gegenüber dazu. Es gehört dazu zu einer Wissenschaft, die sich widersprechende Theorien über ein und den Gegenstand nebeneinander stellen will, dass nicht nur jede Theorie in diesem Getriebe anerkannt wird, sondern auch eine Bedingung aufgemacht wird, unter der etwas anerkannt, eine Theorie anerkannt werden kann. Die Bedingung lautet die Selbstrelativierung der eigenen Theorie an dem, was es schon an widersprechenden Theorien gibt. Niemand darf in dieser Wissenschaft etwas Endgültiges, ein Urteil über die Sache, ein Endgültiges in dieses Reich der Wissenschaft einbringen. Es wäre ja glatt die Bestreitung der konkurrierenden Theorien. Deswegen ist Selbstkritik angebracht. Auch dies wieder in jedem wissenschaftlichen Werk im Vorwort nachzulesen. Wenn sich der Theoretiker, der gerade eine Theorie über das Geld meinetwegen vorstellt, einen abbringt mit Formulierungen, das wäre eigentlich nur ein Versuch, er wäre gescheitert, sodass man sich fast fragt, warum der Mensch überhaupt sein Buch in Druck gegeben hat und sich nicht nochmal an den Studiertisch gesetzt hat, bis er mit der Erklärung des Geldes fertig ist. Es ist ja auch gar nicht so, dass er selber von seinen Gedanken nichts hält. Es ist vielmehr die Heuchelei, die notwendige Heuchelei, die im Reich der pluralistischen Wissenschaft verlangt wird, dass man seine eigenen Gedanken relativiert, eben nicht als Bestreitung der schon vorhandenen Theorien auffasst, was sie der Sache nach ist. Insofern gelten im Pluralismus erst einmal alle Theorien, die diese Bedingungen erfüllen. Damit komme ich zu meinem nächsten Punkt. Es gibt durchaus Sachen, die diese kritische Wissenschaft, Gedanken, die diese kritische Wissenschaft, obwohl sie jeden Gedanken für mangelhaft hält, aus ihrem Bereich ausschließt. Gefordert ist ja immerhin damit, dass jede Theorie sich methodisch legitimiert, aus einer Annahme heraus, die der Denker macht, dass der Theoretiker vorneweg sein Verständnis, das, was er für seinen Zugang zur Sache hält, formuliert, also mit ihm anerkennenswerten Maßstäben auf die Sache erst losgeht. Es ist in der methodisch betriebenen Wissenschaft eben dies die Voraussetzung, dass als Theorie nur durchgeht, wenn in einem Vorsatz zum Theorietreiben niedergelegt ist, inwiefern und nach welchen Maßstäben ein Denker die Sache für so beschaffen hält, dass sie sein Verständnis, dass die Theorie das Verständnis der Sache gegenüber ausdrückt. Methodendenker schreiben in ihre Methode vorne rein, und das ist die Bedingung für den Eintritt in die pluralistische Wissenschaft, welche Maßstäbe sie für anerkennenswert halten. Und daran, das ist dann die Theorie, messen sie ihre Gegenstände. Dieses Kriterium schließt durchaus einiges aus dem Reich der Wissenschaft aus. Dem Hegel seine Wissenschaft der Logik beispielsweise als Dissertation heute eingereicht, würde sofort den Verdacht erregen, dass hier ein Denker wirklich bloß einerseits seinen Gegenstand erklären will und auf der anderen Seite damit die vorhandenen Theorien zum selben Gegenstand ausschließt. Es liegt schon fast an dem bestimmten Artikel Die Wissenschaft der Logik. Ja, wenn einer Die Wissenschaft der Logik schreibt, dann ist erstens nicht abzusehen, wie diese Theorie Verständnis für ihren Gegenstand aufbringen will. Es ist ja gerade die Bestreitung, dass hier mit einer bestimmten Methode herangegangen wird. Und zum Zweiten bestreitet diese Theorie, das macht das Wörtchen Die auch offenbar, jeder konkurrierenden Theorie erstmal ihr Recht. Wenn man hingegen ein Buch schreibt, die Logik als Hilfsmittel der Wissenschaft, dann hätte man gute Chancen, Karriere zu machen damit. Und es liegt nicht daran, dass dieses Urteil richtig ist. Ganz im Gegenteil. Hier wird ein methodisches Urteil vorneweggestellt einer Wissenschaft, das falsch ist. Die Logik ist nicht Hilfsmittel der Wissenschaft. Sie hilft niemandem dabei, einen Schluss zu prüfen, ob das, was als Grund in einem Gedanken daherkommt, auch das hält, was er verspricht, nämlich ein Grund zu sein. Die Prüfung des Forschen in der Wissenschaft ist schlecht bedient oder gar nicht bedient mit der Logik als ihr Hilfsmittel. Zu wissen, was ein Grund ist, das ist ein Gegenstand der Logik, ist etwas anderes und hilft niemandem dabei, in einem einzigen Gedanken, der einen Grund äußert, diesen Grund zu überprüfen. Hier wäre also ein methodisches Vorurteil einer Wissenschaft vorangestellt, die Logik als Hilfsmittel der Wissenschaft, ein verkehrtes Urteil, was aber lässig durchginge in der heute betriebenen Wissenschaft, weil hier ein Gesichtspunkt angegeben wird, ein Maßstab angegeben wird, an dem die Logik, der Gegenstand, gemessen werden soll, und dieser Maßstab ist durchaus einer, der Anerkennung verdient. Die Wissenschaft, Hilfsmittel dafür, das ist doch was Positives. Das Urteil, wir leben in einer Klassengesellschaft, das stimmt zwar, hätte aber in der Wissenschaft von heute keine Chance. Und zwar schlicht und einfach, weil diesem Urteil anzusehen ist, dass hier der Gegenstand gleich unter einem Gesichtspunkt betrachtet wird, sodass man ihn allgemein gar nicht mehr anerkennen kann, eben den Gegensatz der Klassen. Dagegen, mit einem Schichtmodell aus der Soziologie, hat man wieder gute Chancen, Karriere zu machen. Schichten, das ist ein Bild von dieser Gesellschaft, wo erstmal die Gegensätze ausgelöscht sind und in einen Unterschied heruntergebracht sind, der noch dazu so verkündet wird, dass man sich Vorstellungen von Gerechtigkeit und Ausgleich machen kann. Das ist dann das Rauf und Runter in den Schichten. Wer etwas leistet, der kommt in der Gesellschaft hoch, wer nichts leistet, kommt runter. Lauter solche anerkannten Maßstäbe wie Ausgleich und Gerechtigkeit sind in diesem Bild mit drin. Was also gefordert ist, schon mit dem ersten Satz, mit dem eine Wissenschaft losgeht, ist die Angabe eines Maßstabs, den der Denker anerkennt und für anerkennenswert hält. Deswegen formuliert er eine Theorie. Der steht vorneweg und der Gegenstand, den er betrachtet, wird unter diesen Maßstab subsumiert. Sie ist also prinzipiell affirmativ. Der Streit in den pluralistischen Wissenschaften geht nicht über das Affirmativsein, sondern um das Wie des Affirmativseins. Jeder hat da seine Maßstäbe. Von daher kommt man auch zu einer, kann man durchaus auch zu einer Kritik der Sache voranschreiten von diesem Maßstab. Nur eine eigentümliche Kritik ist das. Ein Schichtentheoretiker in der Soziologie kann durchaus das Urteil aussprechen, bei uns mit der letzten Reform des Gesundheitswesens und den Arbeitslosen ginge es ja zu wie früher in Manchester, wie in einer Klassengesellschaft. Nur er hat eben vorher den Maßstab angegeben, unter dem er seinen Gegenstand betrachtet, nämlich Schichten. Und damit klargestellt, dass was er jetzt kritisiert, nie und nimmer den Witz der Sache benennt, sondern höchstens als Verstoß gegen ihren eigenen Begriff, gegen ihr Ideal, gegen den positiven Zweck, den er der Sache unterstellt hat, verstößt. Wenn Pluralisten zum Ausschluss streiten, zum Ausschluss von Gedanken, und das ist jetzt wenig dramatisch gemeint, die kommen einfach nicht zum Zuge in dieser Wissenschaft, dann ist ihr Konsens Maßstab der Kritik. Der Konsens lautet, wie auch immer einer die Sache sehen mag, er muss vorneweg den Maßstab seines Verständnisses für die Sache angeben. An diesem Konsens werden Gedanken gemessen und auch ausgeschlossen, wenn sie nicht dazu passen. Es ist also in dem, was als Toleranzgebot daherkommt in den Wissenschaften. Du darfst alles sagen, wenn du nur deine Methode, deinen Standpunkt vorneweg angibst. Nicht wenig gesagt, sondern sehr viel. Eben verlangt ist, als Ausgangspunkt der Theoriebildung, ein prinzipielles Einverständnis, Maßstäbe des sich einverstanden Erklärens mit den Einrichtungen der bürgerlichen Welt. Mit dem, was halt die Theorien dann erklären. Dieser Konsens wird zuweilen auch ausgesprochen in der Wissenschaft. Und zwar dann, wenn ein Denker zur Kritik des Pluralismus schreitet. Immer wieder mal ist es fällig, dass ein Wissenschaftler seine Kollegen daran erinnert, dass über ihrem pluralistischen Getriebe nicht die gemeinsamen Werte, denen sich alle Wissenschaftler zu verschreiben haben, verloren gehen darf. Werte werden da zum Auftrag der Wissenschaft erklärt, die man akzeptieren muss. Das liegt in der Natur der Werte, und zwar ohne Argument. Sie sollen ja der Grundkonsens dieser Wissenschaft sein. Man hat für diese affirmativen Maßstäbe zu sein, die Wissenschaft sich zur Voraussetzung macht, und für diese Wissenschaft nach keinem Argument zu fragen. Es ist die Quintessenz solcher Einforderungen, die bürgerliche Pluralismuskritiker geltend machen. An einem Beispiel kann solch eine Begründung der Wissenschaft, dessen, was einer über einen Gegenstand sagt, in einer affirmativen Stellung, in einem Wert, einem anerkannten Maßstab. Als Beispiel dafür soll man an den Historikerstreit erinnert werden. Was da geboten wurde, worüber sich die Parteien gestritten haben in diesem Streit, ist schlecht zu verwechseln mit einer Theorie des damaligen Staatswesens. Man kann insofern auch diesem Streit weder den einen noch den anderen Beteiligten anlasten, sie hätten groß Fehler gemacht. Die Qualität ihres Streits ist nämlich ganz anders beschaffen. Die Grundfrage, in der sich diese streitenden Parteien im Historikerstreit einig waren, die Grundfrage hat nämlich gelautet, wie muss man die Sache mit den Juden sehen, und zwar unter dem Aspekt, wie wird das Ansehen der Nation am besten gefördert durch eine entsprechende Sichtweise. Die streitenden Parteien sind dann auseinandergetreten. Die eine Partei hat gesagt, wir müssen uns schämen, weil das stellt das gute Gewissen der Nation heraus, während die andere Partei gesagt hat, man muss endlich den Makel, der beim Schämen noch ausgesprochen wird, fallen lassen. Also die Einigkeit ist hier ein Wert, ein Konsens der Wissenschaftler gewesen, das Ansehen, das gute Ansehen der Nation betreffend. Und darüber haben die sich gestritten. Wer hier am Werk ist in solchen Streits, das sind Vordenker der Nation, die einem, die dem Rest der Bevölkerung sagen, wie man eine Sache zu sehen hat. Paradigmatisch vielleicht der Weizsäcker, der mittlerweile in seinen Büchern pur noch Bekenntnisse ausspricht, in denen er seine Stellung zu einer Sache angibt, was niemand mehr mit einer Theorie verwechseln kann überhaupt. Und dies aber als Autorität eines Wissenschaftlers ausspricht. Es sind Vordenker am Werk, die, und das passt gut zu dieser Vordenkerei, damit bin ich bei der nächsten Abteilung, Wissenschaftskritik. Das passt gut zu dieser Abteilung, die gegenüber der Wissenschaft auch kritisch werden. Erinnert werden soll hier an Urteile wie dem, was meinetwegen der Stegmüller ausspricht, wenn er sagt, Unsterblichen kommt es nicht zu, absolute Wahrheit zu erhalten. Hier wird die Wissenschaft schlecht gemacht. Und das ist erklärenswert, wieso Vordenker, die Vordenker der Nation, diese Wissenschaftler, wieso die auf den Dreh kommen, ihre eigene Wissenschaft schlecht zu machen. Es ist fast so, als wollten sie warnen vor dem Missverständnis, nach ihnen müsste sich jemand richten. Die Kombination ist bemerkenswert. Auf der einen Seite sich hinstellen und zu sagen, wie man eine Sache sehen muss, und auf der anderen Seite das Urteil zu fällen, von dem, wie ich als Vordenker die Sache sehe, darf praktisch nichts abhängen. Es ist das Urteil, das die Wissenschaftler an dieser Stelle über ihr eigenes Treiben fällen, dass sie für die Sinndeutung zuständig sind und andere fürs praktische Entscheiden. In diese Abteilung gehört auch, daran sieht man auch, dass jedem dieser Denker von sich aus bewusst ist, dass pluralistische Wissenschaft eine Parteinahme für die Demokratie, also für eine Herrschaftsform ist. Sieht man an Sprüchen, die von Popper bis zur Konsensustheorie von Habermas ein ums andere Mal, kaum ist von Wahrheit die Rede, das Urteil aussprechen, wer von absoluter Wahrheit spricht, wer davon überzeugt ist, dass er sie hat, gepachtet hat, das ist undemokratisch und totalitär. Die sind sich offensichtlich sicher in solchen Urteilen, dass ihr Wissenschaftsbetrieb, in dem sie ausmachen, was für Standpunkte, was für Sichtweisen Allgemeingültigkeit beanspruchen sollen, sie sind sich offensichtlich sicher, dass ihre Wissenschaft zum Deuten, also als Konkurrenzveranstaltung zum Glauben veranstaltet wird und leisten allesamt ihr Plazid vor der großen Politik, denen sie das Entscheiden zugestehen. Dieser Widerspruch, Bescheid zu wissen und zu sagen, ich weiß Bescheid, aber entscheiden, und das geht in Ordnung, tun andere, macht sich geltend in der Pose, in die sie sich gerne werfen, nämlich die Pose des Warners. Im Warner, nochmal zurück erinnert an den Weizsäcker, der stellt sich hin und sagt, es geht in der Menschheit alles den Bach runter. Solche Bücher schreibt er. Der Warner, der drückt genau zwei Sachen aus, wenn ein Wissenschaftler als Warner daherkommt. Er drückt nämlich einerseits aus, dass er viel zu sagen hat über Gefahren, die in der Welt drohen. Und auf der anderen Seite drückt er aus, dass er damit, dass er das sagt, nichts anderes geleistet haben will, als den Zuständigen, als die Zuständigen auf ihre Zuständigkeit aufmerksam zu machen. Wer als Warner in der Wissenschaft auftritt, sei er, dass er vor der Umweltgefahr oder überhaupt vor Menschheitskatastrophen warnt, der spricht eigentlich in seinem Urteil gar nichts anderes aus, als dass die Politik das, wofür sie zuständig ist, auch in ihre Zuständigkeit legen soll. Diese Wissenschaft will also gar nichts anderes sein als Hilfsmittel der Kritik von oben. Sie wollen es sein, indem sie Deutungen liefern, bei denen sich diejenigen, die entscheiden in dieser Republik, bedienen können. Das ist das banale Verhältnis von Regieren und Studieren, von Wissenschaft und Macht. Sie liefern Deutungen, die alle nur so strotzen von einem verständnisvollen Ausgang, und die Wissenschaftler können sich auf solche Berufungsinstanzen berufen, indem sie ihre Ansprüche begleiten von einem wissenschaftlichen Zitat, indem sie sich auf diese Deutungen, was eben ihnen passt, berufen. Also beispielsweise der Bericht der fünf Weisen, das sind Ökonomen, die haben eigentlich nichts anderes zu tun, als in ihren ökonomischen Prognosen immer der Realität, und das heißt hier den Ansprüchen der Politik, nachzukommen. Das erklärt auch dieses Verhältnis von Politiker berufen sich auf die Wissenschaft, die in ihrem Pluralismus für jeden Bedarf sinnreiche Deutungen zur Verfügung stellen. Dieses Verhältnis erklärt auch die Quellen für Konjunkturen in den Wissenschaften. Die Frage, die sich die Wissenschaftler selber vorlegen, heißt, was ist gefragt, mit welchen Gedanken, Betonungen kann man heute Karriere machen?